Halleluja. Die Herrlichkeit des Vaters ist hier. Halleluja. Mit was auch immer du hierher gekommen bist. Im Hiob 5, Vers 8 steht ein guter Rat für dich. Er sagt Hiob, der Freund von Hiob, ich jedoch würde Gott suchen und meine Sache vor Gott darlegen, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder bis zur Unzahl. Halleluja. Wir sind in der Gegenwart, wir sind in der Herrlichkeit von unserem Papa, Vater Gott. Halleluja. Wenn du hierher gekommen bist heute Morgen und da ist eine Not in deinem Herzen, da ist ein Wunder, das du brauchst, da ist eine Heilung, die du brauchst, da ist ein Durchbruch, den du brauchst, also dann sag es Gott einfach, leg es ihm da, sag es ihm einfach, sag deinem Papa, sag deinem Vater einfach, was du brauchst. Ja, leg es einfach in diese Gegenwart. Ja, er hört dich. Und die Engel Gottes werden aktiv aufgrund deines Sprechens, sagt das Wort Gottes. Das heißt, du legst ihm deine Sache hin. Du sagst einfach, Vater, das brauche ich. Das brauche ich. Oh, das brauche ich. Tu das gerade jetzt. Tu das gerade jetzt in der Gegenwart Gottes. Oh, tu das gerade jetzt in der Gegenwart Gottes. Halleluja, Halleluja, spielt einfach weiter im Hintergrund. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jemand ist hier und du sollst eigentlich eine OP bekommen in deinem Wirbelsäulenbereich, im Bereich der Wirbelsäule. Und du hast deine Sache Gott hingelegt, du hast es Gott hingelegt, dieses Problem in deiner Wirbelsäule. Und du hast sie ausgestreckt nach seinem Wunder. Wen betrifft es? Streck einfach die Hände aus. Du sollst eine OP in der Wirbelsäule haben. Und du hast sie ausgestreckt. Ja, komm her, komm ganz schnell her. Halleluja, komm her. Halleluja. In welchem Bereich der Wirbelsäule ist das? Im Brustwirbelbereich. Im Halsbereich. Im Halsbereich. Ha, zeig mir mal. Ja, das ist eher Brustwirbelsäule. Okay, im Brustwirbelbereich. Halle, hast du Schmerzen gerade akut? Zieht es sehr stark. Okay, pass mal auf. Bleib mal so stehen. Halleluja. Streck mal deine beiden Hände aus. Gerade so, genau. Und dann machst du sie zusammen. Okay, da ist ein deutlicher Unterschied. Kannst du es sehen? Siehst du? Ein deutlicher Unterschied, weil das da verschoben ist durch diese Wirbelprobleme. Jetzt pass auf, was Gott tut. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass du der beste Operateur bist, Herr. Du bist der Herr, unser Arzt. Und in dem Namen von Jesus Christus befehle ich jetzt, diesen Wirbel in die Ordnung Gottes zu kommen. Jetzt im Namen Jesus, diesen Bandscheiben in die Ordnung Gottes zu kommen. Halleluja, diesen Sehnen, Nerven und Bändern jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, dass du jetzt diese Operation tust. Halleluja, ich mache nichts, ich ziehe nicht oder irgendwas, aber es bewegt sich hin und her. Halleluja, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für deine wunderwirkende Kraft, gerade jetzt. Oh, Jesus, Halleluja, Jesus, in Jesu Namen. Ganz locker, lass es einfach rein. Halleluja, ja, da ist es. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Jetzt pass auf, streck nochmal deine beiden Hände aus, mach sie zusammen. Okay, es ist immer noch ein bisschen Abstand, aber etwas weniger. Also sprechen wir rein, ist der Schmerz schon weniger geworden? Ist nicht mehr, das Ziehen ist schon nicht mehr. Halleluja, preis den Herrn. Danke Jesus, dass du ein komplettes Wunder tust, gerade jetzt, in dem Namen von Jesus. Wirbel, pop, in die Position Gottes jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen, nochmal runter. So, Arme nochmal ausstrecken, ganz gerade. So. Okay, zusammen. Okay, jetzt ist schon fast gleich. Halleluja, jetzt noch ein letztes Mal. Wow, Gott ist auch der beste Chiropraktiker, wusstest du das? Oh, in Jesu Namen. Wirbel, kommt in die Ordnung Gottes. Jetzt, Halleluja. Halleluja. Aber jede Skoliose, ist da Skoliose drin? Ja. Jede Skoliose geht jetzt raus. Wirbelsäule, begradige dich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja, ja, schüttelt mal, mach's mal locker, genau. Halleluja, danke Jesus. Sind die Schmerzen weg? Ja, Halleluja, preist den Herrn, danke Jesus. Amen. Halleluja, preist den Herrn. Noch ein letztes Mal. So. Okay. Und zusammen. Oh, guck mal, upsa. So. War genau gleich. Halleluja, danke Jesus. Amen. Halleluja, preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja, er ist der beste Arzt. Halleluja, jemand anders ist hier und du hast eine Versteifung in deiner Lendenwirbelsäule und entweder ist es einfach, wie nennen wir das, fused, also versteift, einfach zusammengemacht, entweder mit Metall oder ohne Metall, aber auf jeden Fall kannst du deine Wirbelsäule nicht runterbücken, weil da eine Versteifung drin ist. Wen betrifft das? Ganz schnell. Wen betrifft das? Bei dir. Okay, komm her. Halleluja. Auch wenn du auf der Empore bist und dich betrifft, das kannst du auch nach unten kommen. Komm schnell nach vorne. Komm schnell nach vorne. So schnell es eben geht, ja. Halleluja. Helf dir. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Du bist der Wunderwirker. Du bist der Herr, unser Arzt. Halleluja. Jesus liebt dich. Amen. Wow, das wird ein starkes Wunder bei dir. Ja. Ja, Amen. Du hast auch bist sogar im oberen Bereich der Wirbelsäule, aber da unten ist da Metall, oder? Ja, komplett Metall. Oben Metall und unten Metall. Da hast du Metall, da hast du Schrauben. Ja, oh ja, die kann man spüren, ja. Und da unten ist auch Metall. Kannst du das auch spüren? Taste, das kannst du nicht spüren. Okay, aber du kannst deswegen dich nicht nach vorne bücken. Du kannst nicht mal die Schuhe binden. Okay, pass mal auf. Erich, kannst du sie mal so ein bisschen halten? Ja, genau, weil da tun wir die Krücke da weg. Okay, durch die Versteifung. Ja, vor der Versteifung. Und dann haben sie es versteift. Okay. Ja, okay. Pass mal auf, geh noch ein Stück zurück. Genau, so ein Stück zurück. So, genau. So, ja, genau, so ist gut. Ja, so ist gut. Okay, so, jetzt pass auf. Weil ich hatte das gesehen, dass Gott wirklich eine Lendenwirbelsäule, entweder mit Metall oder ohne Metall, aber versteift. Ich hatte eher tendiert Richtung Metall. Und ja, da ist es, ja. Ja, dass er diese Wirbelsäule freisetzt in Jesu Namen. Danke, Vater, jetzt für deine heilende, wunderwirkende, kreative Kraft. Und in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt, diesen Metall sich aufzulösen und sich in Knochensubstanz zu verwandeln, diese Versteifung sich aufzulösen. Wow, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. In dem Namen Jesus. Danke, dass es komplett weich wird, komplett beweglich wird. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Pass mal auf. Gott ist am Wirken. Bück dich mal nach vorne. Wow. Wow. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Das konntest du vorher nicht machen. Nein, das konntest du nicht machen. Du konntest deine Schuhe nicht binden. Halleluja. Aber jetzt kommst du wieder nach unten. Wow, preis den Herrn. Danke, Jesus. Jetzt kannst du deine Schuhe wieder binden. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus. Halleluja. Bist du ein bisschen wackelig? Ja. Halleluja. Amen. Du möchtest auch noch springen. Pass auf, das mit der Halswirbelsäule, das machen wir nachher in der nächsten Runde. Aber das ist schon mal gewaltig stark, weil das war versteift hier. Die Wirbelsäule war versteift. Und durch Metall, und sie konnte nicht nach unten, sie konnte nicht die Schuhe binden, jetzt kommt sie wieder bis zu den Schuhen runter. Halleluja, danke Jesus, Amen. Geben wir Jesus die Ehre, damit ein paar andere auch noch drankommen, okay? Halleluja, Halleluja, genau, den Rest machen wir nachher. Danke Jesus, oh danke Jesus, komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Oh danke Jesus. Pass mal auf. Oh, jeder hier im Raum, du hast ein Problem mit deiner Wirbelsäule. Entweder eine Skoliose, also Wirbelsäulenverkrümmung, oder du hast sonst irgendwie Bandscheibenprobleme, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen durch den Bereich deiner Wirbelsäule. Leg einfach mal die Hand auf die Stelle, wo das Problem ist, so ungefähr jedenfalls. Und jetzt gerade setze ich das frei. Bei dir ist es ja noch einfacher, wenn bei dir kein Metall drin ist, ist es noch leichter für Gott. Halleluja. Also sagen wir jetzt, Vater, in dem Namen Jesu Christi, wir befehlen jetzt, diese Wirbel in die Ordnung Gottes zu kommen, Herr. Wir befehlen sämtlichen Bandscheiben jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen dieser Wirbelsäule, die verkrümmt ist, sich zu strecken in dem Namen Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jeder Druck auf die Bandscheiben, auf die Nerven, auf die Sehnenbänder, raus jetzt in dem Namen Jesus. Ich setze diese Wirbelsäulen frei, dass sie wieder neue Luft machen zwischen den Wirbeln. In Jesu Namen, Bandscheiben aufgefüllt jetzt in dem Namen Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sage jetzt, jede Bewegungseinschränkung, jeder Schmerz verlässt dich jetzt in dem Namen Jesu Christi. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Lass es rein, lass es rein, lass es rein. Einige spüren gerade jetzt, wie die Wirbelsäule sich buchstäblich streckt. Du hast dieses Empfinden, wie wenn du größer wirst. Es streckt sich da was. Ja, es geht, wächst was raus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Andere merken, wie der Schmerz nachlässt. In Jesu Namen. Tu jetzt einfach etwas, was du vorher vielleicht nicht tun konntest. Beweg etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Halleluja. Spring, wenn du vorher nicht springen konntest. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Streck deinen Arm, wenn du vor deinen Arm nicht mehr strecken konntest. Streck dein Knie, wenn du vor dein Knie. Und dein Knie hatten wir nicht, aber Wirbelsäule. Alles, was mit der Wirbelsäule zu tun hat. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf. Ganz kurz. Jeder, der jetzt festgestellt hat, dass die Bewegungseinschränkung oder die Schmerzen oder beides, je nachdem, was alles war, dass es komplett weg ist oder zumindest 80% weg ist, wink einfach mal mit beiden Händen ganz schnell. Halleluja. 1, 2, 3, 4, 5, hier, 6, 7, 8, Halleluja, 9, Halleluja. Auf der Empore auch jemand? Halleluja. Da hinten 10. Danke, Jesus. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Wer von euch hatte diese Probleme, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen der Wirbelsäule länger als 3 Monate und jetzt ist es komplett weg? Jetzt ist es komplett weg bei dir? 4 Jahre, pass auf, erzähl mal kurz. Wir nehmen einfach ein Zeugnis als Beispiel. Okay, was ist passiert? Vor meiner Bekehrung habe ich eine Waschmaschine gelupft und hatte Muskelverhärtung. Ja. Und jetzt hat Jesus mich hochgezogen. Das heißt, du hattest wie lange? 4 Jahre? 4 Jahre Schmerzen. 4 Jahre hattest du Schmerzen. Waren die Schmerzen permanent, oder? Immer. Ja. Und jetzt beweg dich mal nach unten. Alles weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wow. Halleluja. Glory. Noch jemand? Da hat sich noch jemand gemeldet hier gerade. Wer hat sich noch gemeldet? Mehr länger als 3 Monate und, bei dir, was ist passiert? Ich hatte hier auch eine Einschränkung, ich kam gar nicht mehr richtig runter. Du kamst auch nicht runter, wie lange hattest du das? Auch mehrere Jahre. Wie viel? Mehrere Jahre, ja, okay. Ist weg. Und du kamst nicht mehr runter. Wow, sie kommt weiter runter als ich, Halleluja. Wow, danke Jesus, Halleluja, Gott ist hier. Amen, danke Jesus. Oh, Halleluja, komm, lass uns nochmal singen. Aber Vater, my Father, my heart belongs to you. You are my shelter and saving your love. You are my Father, my heart belongs to you. You are my shelter and saving your love. My Father, my heart belongs to you. You are my shelter and saving your love. My Father, my heart belongs to you. Halleluja. Halleluja. Ich hatte zwei Dinge noch gesehen, und zwar das eine ist, jemand ist hier und du hast eine seltene Krankheit, die im Blut sichtbar ist, eine chronische Krankheit, und aus medizinischer Sicht kann man da nichts machen, aber der Herr, dein Arzt, ist größer als alle medizinischen Unmöglichkeiten. Wen betrifft es? Streck einfach die Hand aus, wenn dich das betrifft, bei dir. Komm, stell dich hier vorne hin. Und das zweite, was ich gesehen hatte, war, jemand ist hier und du hattest eine Krebsbehandlung, und durch diese Krebsbehandlung bist du geschwächt. Und da ist aber auch immer noch nicht der komplette Sieg über den Krebs in deinem Körper, aber du bist geschwächt durch diese Behandlung, und Gott möchte dich heute stärken und er möchte dir wirklich Sieg geben über den Krebs. Wen betrifft es? Okay, komm her. Dich auch? Okay, dann kommt beide. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Kannst du sagen, bei dir, kannst du sagen, wie die Krankheit heißt? Wie heißt das? Morbus Edison. Okay. Okay. Und was hat es für Auswirkungen? Schwäche. Mhm. Und dass andere Organe befallen werden. Okay. Morbus Edison. Das habe ich noch nie gehört, aber es ist im Blut messbar. Das heißt, du hattest einen Bluttest und da wurde das gesehen. Es ist eine seltene Krankheit. Genau, das hatte ich gesehen. Jetzt pass auf, du hast den Bluttest, wo Morbus Edison gesehen wird. Ne? Und jetzt setzen wir frei, dass der nächste Bluttest keine Morbus Edison mehr zeigt. In Jesu Namen. Bist du bereit? Ja. Halleluja. Streck mal deine beiden Hände aus. Vater, in dem Namen Jesu Christi, durch das Blut von Jesus, setzen wir jetzt diese göttliche Bluttransfusion frei in meiner Schwester. Und ich danke dir, Vater, dass du das befallene Blut ersetzt durch Edison-freies Blut in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Krebsbehandlung gehabt? Und du hast noch nicht gehabt? Okay. Also du bist also nicht geschwächt durch eine Krebsbehandlung? Okay, wer ist es, der oder hat es eine Krebsbehandlung, bist dadurch geschwächt und trotzdem ist der Sieg noch nicht völlig da bei dir? Okay, weil das war das Wort, aber für euch bete ich auch, weil wir werden gleich wirklich den Sieg über Krebs generell ausrufen. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, du gibst den Müden neue Kraft, Herr. Den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke. Und Vater, ich sehe jetzt frei in diesem Immunsystem ganz neue Stärke, ganz neue Kraft, Herr. Herr, durchflute dieses Immunsystem mit der Kraft Gottes in dem Namen Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, wir setzen frei in jeder Zelle deines Körpers Sieg, Sieg, Sieg über Krebs. Oh, Sieg über Krebs. In Jesu Namen. Stärker als Krebs. Die Killerzellen im Blut. Stärker als Krebs. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Stärke für Sieg über Krebs. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Herr, du hast den Sieg über Krebs. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi. Wenn du eine Krebsdiagnose hast in deinem Körper, dann gerade jetzt, lass uns gemeinsam den Sieg Jesu Christi darüber ausrufen. In dem Namen Jesu Christi, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ach so, das ist er. Okay, ihr seid eins. Ja. Halleluja. Danke, Jesus, für Sieg über Krebs in diesem Haus. Oh. Jesus, der Geist des Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer hat noch eine Krebsdiagnose? Okay, das war's. Ha? Dein Bruder, okay, stellvertretend. Blutkrebs, oder? Ah, okay, aber du hast eine seltene Krankheit im Blut auch. Ah, okay, dann bete ich für dich auch. Ja. Preis den Herrn, wie heißt die Krankheit? Eisenkrankheit. Eisen, okay, Eisenkrankheit. Das heißt, es ist Eisenmangel, oder? Zu viel Eisen. Zu viel Eisen, viel zu viel Eisen, okay. Vater, in dem Namen Jesu Christi, danke ich dir, dass du dieses Blut jetzt in die göttliche Ordnung bringst. Vater, jede einzelne Blutzelle kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Jede Zelle richtet sich aus an der Ordnung Gottes. Wir sagen normale Eisenwerte, normalisierte Eisenwerte in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, normalisierte Eisenwerte. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei dir? Lungenkrebs. Okay. Ich lege meine Hand auf deine Lunge. Vater, in dem Namen Jesu Christi setze ich deine Krebszellen zerstörende Kraft jetzt frei über diese gesamten Lunge. Und ich befehle in dem Namen Jesu Christi jeder einzelnen Krebszelle jetzt, sich aufzulösen, abzusterben, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei dir auch? Krebsdiagnose? Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, dass du, unser Vater, du hast Krebs besiegt. Halleluja. Halleluja. Und in dem Namen Jesu Christi befehle ich diesem Geist des Krebses, dich jetzt zu verlassen. In dem Namen Jesu Christi, komm raus aus ihrem Körper, komm raus aus ihrer Seele. In Jesu Namen, nach jede Angst und Furcht kommt jetzt raus. Jedes Trauma auch durch die Diagnose kommt jetzt raus. In dem Namen Jesu Christi, in Jesu Namen. Oh, sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Erlöst das Trauma, erlöst den Schock einfach von deiner Seele. Und er macht dein Immunsystem stark, nämlich Überwinder zu sein, Überwinder zu sein. Und du wirst leben und nicht sterben. Und du wirst die Werke Gottes verkünden, seine Ehre verkünden in dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Sieg, Herr. Danke, Jesus, für deinen Sieg, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Sieg, Herr. Oh, dein Sieg in der Atmosphäre. Oh, komm, lass uns mal den Herrn preisen und loben. Unser Vater hat Krebs besiegt. Unser Vater hat unheilbare Krankheiten besiegt. Da ist Sieg in seinem Namen. Oh, Jesus! Halleluja! Halleluja! Danke, Jesus! Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja. Hier ist irgendjemand, du hast eine Schwerhörigkeit auf einem Ohr, mindestens auf einem Ohr. Schwierig. Du hast eine Schwierigkeit auf deinem Ohr. Ja. Welches Ohr? Welches? Nein, Schwerhörigkeit. Ich spreche von schwer. Du, bei welchem Ohr hörst du schwer? Links. Okay. Tinnitus und Schwerhörigkeit. Okay. Da hörst du schwer. Pass auf, halt, halt, halt, Moment. Halt mal das Ohr erstmal zu. Da hörst du gut. Da hörst du gut? Okay. Und da? Anderes Ohr? Da hörst du schlecht? Ha? Bitte nicht ganz so klar wie auf dem anderen. Okay. Danke, Vater. Kannst du runternehmen? In dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt diesem Ohr, sich zu öffnen. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Tinnitus, komm raus. In Jesu Namen. Chika baba babanda ratti kama mama masa da da da da. Halleluja. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. Halleluja. Glory. Glory, glory, glory, glory, glory, glory. Hey, hey, hey. Ah, Freiheit kommt auch gleich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Freedom. Right now. In Jesus' name. Jetzt. Halleluja. Freiheit. Freiheit. In Jesu Namen. Jetzt. Danke, Jesus. Okay, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Halleluja. Preist den Herrn. Ist gut aus. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Halte mal das Ohr zu. Halte mal das Ohr zu. Okay. Das war das gute Ohr. Mhm. So, und jetzt der Vergleich. Mit dem anderen am besten, ja, genau. So. Und jetzt? Gleich. Ja, ja, genau. So, das war das Ziel. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Streck dich mal aus in der Gegenwart Gottes. Vater, in dem Namen Jesu Christi nehmen wir Autorität über jeden Geist der Krankheit hier in diesem Raum. Alles, was Ärzte auch für unheilbar erklärt haben, wir nehmen Autorität darüber. Herr, wir setzen deine Herrlichkeit frei, Herr, über diesen Körper. In dem Namen Jesu Christi, danke, Herr, dass jede Zelle reagiert auf deine Herrlichkeit, Herr, dass sich Tumorzellen auflösen in dem Namen Jesu Christi jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, dass Knoten sich auflösen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass Blutwerte sich normalisieren in dem Namen Jesus. Zuckerwerte sich normalisieren in dem Namen Jesus. Gehirnströme sich normalisieren in dem Namen Jesus. Nervenleitungen wiederhergestellt werden durch die kreative Kraft Gottes. Wir wehren jedem Geist von MS in dem Namen Jesu Christi. Herr, wir setzen Wiederherstellung frei. Wir setzen Nervenverbindungen frei, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Herr, wir befehlen jedem Magen- und Darmproblem jetzt zu weichen, Herr, Morbus Crohn, herauszukommen, Herr, aus dem Darm, in dem Namen Jesus. Wir befehlen jeder Zyste, sich aufzulösen, Herr, im Unterleib jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, jeder Entzündung, die Körper zu verlassen jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, jede Vereiterung weicht jetzt aus den Körpern, in dem Namen Jesu Christi. Schilddrüsen kommen in die Ordnung Gottes jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Hashimoto raus, aus den Schilddrüsen, aus dem Blut, in dem Namen Jesu Christi. Jede Allergie aus den Körpern, komm raus jetzt, in dem Namen Jesus. Jede Unverträglichkeit, komm raus jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Halleluja, Halleluja. Oh, oh, lass es rein in deinen Körper, lass es durch deinen Körper. Oh, Halleluja, Halleluja. Er ist der Herr, unser Arzt. Dein Papa, dein Vater, oh, du bist sicher in ihm, er hält dich fest in seinem Arm. Halleluja, Halleluja. Oh, durch die Wunden Jesu Christi bist du geheilt in Jesu Namen. Halleluja. Oh, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, Jesus, danke, Herr, für dein Wirken. Oh, danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Come on. Yes, Lord. Jesus, you're here. Glory. Halleluja. Ganz kurz, bevor wir uns hinsetzen, wer hat jetzt bis zu diesem Punkt des Gottesdienstes bereits gespürt, dass entweder du kannst es schon jetzt nachvollziehen, dass ein Wunder passiert ist, oder aber du kannst es jetzt vielleicht nicht testen, weil es ein medizinischer Befund hat, aber du hast gespürt, wie die Kraft Gottes durch deinen Körper gegangen ist, wie etwas passiert ist und du glaubst, dass du jetzt ein Wunder empfangen hast. Wink mal ganz schnell mit den beiden Armen. Halleluja. Wow, schau dir mal um, das können wir gar nicht mehr zählen. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, gib mir Jesus die Ehre für all das. Auch auf der Empore, ganz viele. Halleluja. Danke, Jesus, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und jetzt, während du dich auf deinen Platz setzt, sag einfach mal zu jemandem in deiner Nähe, dein Papa ist der beste Arzt. Halleluja. Halleluja. Ihr auf der Empore, wenn ihr mich säen wollt, dann kommt am besten die ersten zwei Reihen auf der Empore. Die letzte Reihe ist nicht so günstig, da säht ihr mich schlecht. Oder die vorletzte auch nicht so. Die ersten zwei Reihen sind die besten auf der Empore. Also nutzt die Gelegenheit. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Glory. Eieieiei. Komm, sag mal zu irgendjemand neben dir, sei gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Oh, Glory. Glory. Glory. Wow. Ihr Lieben. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich in so einer starken Gegenwart Gottes noch einen Witz erzählen kann zum Anfang, wie ich es normalerweise mache. Aber ich glaube, oder? Ja, ihr seid doch heiß auf den Witz. Okay. Halleluja. Okay. Also, drei Männer treffen sich und der erste Mann erzählt und sagt, könnt ihr es euch vorstellen, meine Frau war schwanger und während der Schwangerschaft hat sie Hani und Nani gelesen und dann hat sie Zwillinge bekommen. Sagt der zweite Mann, stellt euch vor, das ist noch gar nichts. Meine Frau hat während der Schwangerschaft die drei Musketiere gelesen und jetzt hat sie Drillinge bekommen. Und der dritte Mann sagt, Leute, ich muss schnell nach Hause. Sagen sie, was ist denn los? Warum willst du schon gehen? Er sagt, meine Frau ist momentan schwanger und sie liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Halleluja. Okay. Amen. Weißt du, das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Halleluja. Glory. Wir haben uns letzten Sonntag hier im Gottesdienst haben wir uns angeschaut, in welcher Zeit wir leben. Und wir haben festgestellt, wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir gerade die letzten 500 Jahre, dann sehen wir eine Bewegung der Wiederherstellung, die passiert. Und zwar insbesondere in Bezug auf das volle Erlösungswerk von Jesus. Ja. Wir haben gesehen, ihr könnt die komplette Tabelle nochmal einblenden vom letzten Sonntag, dann habt ihr den Anschluss sozusagen. Wir haben gesehen, dass Olivia, die komplette Tabelle bitte. Wir haben gesehen, dass Gott in der Reformation diese Wahrheit freigesetzt hat, dass wir mit Christus gekreuzigt und mit ihm auch gerechtfertigt sind im Totenreich, gerechtfertigt wurden und dass wir durch Glauben, weil Glauben heißt immer, ich verbinde mich mit dem vollen Evangelium. Ich verbinde mich mit dem, was Jesus Christus stellvertretend für mich getan hat. Ja? Ich verbinde mich damit. Und dieses Evangelium war tatsächlich im Laufe des Mittelalters fast vollständig verloren gegangen. Als Luther kam, haben die Leute so Dinge geglaubt wie, wenn ich nur ein bisschen spende für den Petersdom in Rom, für den Bau des Petersdoms, dann werden mir einige Jahre Strafe im Fegefeuer erlassen. Ja? Das heißt, es war sehr degeneriert, die Offenbarung war extrem degeneriert, was das Erlösungswerk von Jesus angeht. Und dann hat der Heilige Geist begonnen, dieses Erlösungswerk wiederherzustellen. Und er hat als erstes wiederhergestellt, den ersten Teil des Erlösungswerks, nämlich Christus wurde anstatt von uns gekreuzigt. Und das bedeutet, wenn er anstatt von uns gekreuzigt wurde, bedeutet das im Geist, dass wir mit ihm gekreuzigt wurden. Deswegen sagt Paulus in Galater 2,19, ich bin mit Christus gekreuzigt. Amen. Das heißt, mit ihm gekreuzigt, wir waren mit dabei, unser altes Leben ist mitgestorben mit Christus und wir waren mit dabei, als Jesus im Totenreich gerechtfertigt wurde vom Vater und der Vater sagte, dieser ist gerecht. Und so konnte Jesus auferstehen aus den Toten. Wir wurden gerechtfertigt in Christus. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und in den Erweckungsbewegungen im 17. bis 19. Jahrhundert wurde die Wahrheit der neuen Geburt wiederhergestellt, wo es darum ging, hey, Luther hat noch gesagt, ja, wir sind immer noch Sünder, aber trotzdem gleichzeitig irgendwie gerecht. Es war noch so ein Zwitterzustand. Aber das Wort Gottes lehrt ganz klar, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Christus wurde für uns zur Sünde, damit wir die, sag mal, Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wir sind mit Christus nicht nur gekreuzigt, wir sind mit Christus nicht nur gerechtfertigt, sondern wir sind auch mit ihm auferstanden aus den Toten. Amen. Das ist der zweite Teil der Wiederherstellung. Und dann haben wir gesehen, wie Gott in der Pfingstbewegung wiederhergestellt hat, die Realität des Heiligen Geistes, ja, das Zeichen dafür, von dem Petrus spricht, Apostel 2, Vers 19, ist das Zeichen des Feuers, ja. Er hat das Zeichen des Feuers wiederhergestellt, das Zeichen des Heiligen Geistes, die Gaben des Geistes, die Kraft des Geistes und so weiter wurde wiederhergestellt. Aber der letzte Teil des Erlösungswerkes hatte noch gefehlt, denn Christus ist nicht nur stellvertretend, also an unserer Stelle gekreuzigt, begraben, gerechtfertigt, auferstanden, sondern er ist auch an unserer Stelle aufgefahren in den Himmel. Amen. Und deswegen kann Paulus sagen in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen an himmlischen Orten. Lasst bitte die Tabelle drin. Ja. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen an himmlischen Orten. Halleluja. Und damit sind wir angekommen da, wo Jesus jetzt ist. Wir sind angekommen in der Herrlichkeit Gottes. Wir sind angekommen in dieser Dimension, wo Jesus jetzt ist, in dieser Dimension der Herrlichkeit. Wir leben jetzt im Zeitalter der Herrlichkeit. Bring die Tabelle bitte nochmal. Sie haben Schwierigkeiten in der Technik, okay, alles klar. Ich sag's einfach, ihr habt letzte Woche ja die Tabelle gesehen, okay. Wir sind jetzt in dieser Zeit der Wiederherstellung der Herrlichkeit Gottes. Ja, das heißt, wir sind im Zeitalter der Gemeinde. Wenn wir die Gemeinde nehmen, dann können wir sagen, wir sind jetzt im Zeitalter der Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes wird wiederhergestellt als Lebensdimension für den Leib Christi. Halleluja. Und jetzt passt gut auf. Jetzt möchte ich heute einen Schritt weitergehen und ich möchte gerne über drei verschiedene Ebenen als erstes sprechen, drei verschiedene Ebenen, auf denen der Dienst Gottes stattfinden kann. Auch der Dienst der Heilung, auch der Dienst der Wunder, ja, auch der Dienst, den wir heute hier bereits getan haben, er kann auf drei verschiedenen Ebenen stattfinden. Und die erste Ebene ist ganz einfach die Ebene des Glaubens an das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes hat in sich selbst die Kraft, Wunder zu bewirken. Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil. Also Heil ist ein umfassender Begriff im griechischen Soteria, da ist Gesundheit, da ist ewige Errettung mit drin, da ist Befreiung, da ist alles mit drin, Wohlergehen, alles ist mit drin, das ist Heil. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Sag mal, die Kraft Gottes zum Heil. Das heißt, im Wort Gottes, in den Verheißungen des Evangeliums selbst ist Kraft, um zu heilen. Ich sage immer so, wenn du dir bewusst machst, was im Erlösungswerk für dich enthalten ist in Bezug auf deinen Körper, dann bist du in dem Moment, wo dieses Bewusstsein wirklich in dein Herz fällt, nicht nur in deinem Verstand, sondern wo es in dein Herz fällt, dann bist du in dem Moment geheilt. Weil das Wort hat die Kraft. Ja, ich nehme immer gern diesen Vers Matthäus 8, 17, weil da finde ich, im Griechischen ist es da wunderbar ausgedrückt. Matthäus 8, 17, da ist davon die Rede, dass Jesus die Kranken heilte. Und dann heißt es, das hat er getan, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesprochen ist. Und dann wird in etwas abgewandelter Form Jesaja 53, 3 bis 5 zitiert. Und zwar wird es folgendermaßen zitiert, beziehungsweise folgendermaßen abgewandelt. Im Griechischen, genau im Griechischen nachgeschaut, heißt es folgendermaßen, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Weißt du, wenn du dir diese Realität mal einen Moment bewusst machst, du bist vielleicht hierher gekommen in diesem Bewusstsein, oh, in meinem Körper ist Krankheit. Oh, auf mir liegt eine Krankheit. Ja, vielleicht ist es wie ein Joch, das auf dir liegt. Es ist etwas auf dir, es ist etwas in dir, eine Krankheit in dir. Und jetzt kommt das Wort Gottes und sagt dir, Jesus Christus selbst, als er ans Kreuz ging und als er wieder auferstand aus den Toten, trug alle deine körperlichen Krankheiten, nahm alle deine körperlichen Krankheiten weg und alle deine körperlichen Schwachheiten weg und trug deine Krankheiten fort. Schließ mal deine Augen für einen Moment. Und jetzt mach dir mal kurz bewusst, wenn das die Wahrheit ist, und es ist die Wahrheit, wo ist dann dein Schmerz jetzt? Wo ist dann die Krankheit jetzt? Wo ist dann das Problem jetzt? Ist es noch auf dir? Ist es noch in deinem Körper? Nein, es ist da, mit Jesus am Kreuz. Es ist mit Jesus am Kreuz gestorben und als Jesus auferstanden ist, ist der endgültige Sieg darüber errungen worden. Das heißt, er hat es weggenommen und fortgetragen. Oh, Halleluja, also lass es mal ziehen, Halleluja. Es ist nicht mehr auf dir. Also da ist Kraft im Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir über das Wort Gottes nachsinnen. Weil wenn das Wort Gottes wirklich tief in dein Herz hineinfällt, dann hat es die Kraft, in dir Wunder zu bewirken. In deinem Körper, in anderen Bereichen genauso. Das Wort hat in sich selbst die Kraft. Das ist eine wichtige Ebene, die wir uns bewusst machen müssen, das Wort Gottes. Die zweite Ebene, auf der du zum Beispiel Heilung oder Befreiung oder auch ein Wunder empfangen kannst, die zweite Ebene ist die Ebene der Salbung. Sag mal die Salbung. Was ist die Salbung? Die Salbung ist eine geistliche Substanz, die Gott bestimmten Menschen in unterschiedlicher Weise zuteilt. Das ist die Salbung von Jesus. Ja? Wir sind alle gesalbt durch Jesus im Neuen Bund. Im Alten Bund trugen nur Einzelne die Salbung. Aber im Neuen Bund sind wir alle gesalbt durch Jesus. Der eine mehr mit der Salbung, der andere mehr mit der Salbung. Und das hat dann auch mit den Gaben zu tun. Unterschiedliche Gaben teilt dazu. Heilungen, Wunder, Glauben, Prophezeiung und so weiter. All diese Gaben sind Salbungen Gottes, die er zuteilt. Du kannst sagen, so wie Jesus gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Sag das mal gerade, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und Jesaja 10, 27 heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird die Last von deinen Schultern weichen und das Joch von deinem Hals, ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Das heißt, die Salbung hat Kraft, Dinge zu bewirken. Die Salbung der Heilung hat die Kraft, Krankheit zu zerschmettern, ja, zu zersprengen, heißt es hier. Die Salbung der Wunderwirkung hat die Kraft, Wunder hervorzubringen. Die Salbung der Weissagung, der Prophetie hat die Kraft und Fähigkeit, übernatürliche Aussprüche, Weissagungen hervorzubringen. Das ist eine Salbung. Und diese Salbung wirkt durch bestimmte Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber die Salbung ist immer gebunden an eine bestimmte Person, durch die sie wirksam wird. Amen. Und so kommen wir jetzt zur dritten Ebene, auf der Gott wirkt. Und die dritte Ebene, auf der Gott wirkt, ist die Ebene der Herrlichkeit. Wir haben es in der Tabelle gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr inzwischen wieder klarkommt. Dann könnt ihr die Tabelle genau. Die dritte Ebene, die Ebene der Herrlichkeit, die jetzt wiederhergestellt wird im 21. Jahrhundert, ja, weiß den Herrn, Halleluja, ist die Ebene des Rauchdampfes, das Zeichen des Rauchdampfes. Das heißt, es ist die Ebene, in der, ich sag mal so, ich definiere es so, minimal menschliche Beteiligung, maximal göttliche Übernahme. Amen. Halleluja. Im Alten Bund war es so, dass die Diener Gottes, die unter der Salbung teilweise Gott dienen konnten, aber wenn die Herrlichkeit kam, konnten sie nicht mehr dienen. Dann ging nichts mehr. 2. Chronik 5, Vers 14 liest du das. Die Herrlichkeit Gottes füllte den Tempel wie Rauchdampf und sie fielen alle auf ihre Knie und zu Boden. Und es heißt, sie konnten den Dienst nicht mehr verrichten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit ist der Raum, in der Gott maximal übernimmt und somit, ich sag mal so, das Fleisch in Rauchdampf aufgeht. Es gibt in dieser Herrlichkeit ein Rauchopfer und dieses Rauchopfer ist dein Fleisch. Oh, hier riecht es schon ganz gut. Verbranntes Fleisch, Halleluja. Das ist so. Amen. Diese Herrlichkeit ist eine Dimension. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi überwältigt uns. Oder übernimmt uns. Es ist diese Dimension, in der Gott selber übernimmt. Jenseits der Glaubensfähigkeit einer Person und auch jenseits von der Salbung einer Person. Noch darüber hinausgehend übernimmt Gott mit seiner Präsenz, mit seiner Substanz souverän. Und er wirkt im Raum, sogar ohne Handauflegung, wirkt er im Raum und Wunder passieren. Amen. Halleluja. Also wir müssen uns bewusst machen, was wir sagen, wenn wir sagen, die Herrlichkeit des Herrn ist hier. Dann bedeutet das, die Substanz des Himmels ist hier. Dann bedeutet das, Gott hat übernommen, kein Raum mehr für das Fleisch, kein Raum mehr für eigene Kraft, kein Raum mehr für eigenes Denken, eigenes Tun, sondern einfach nur noch komplette Übernahme Gottes. Und das Geniale daran ist, dass Gott wirkt über unser eigenes Selbstglaubens- und Salbungsvermögen hinaus. Amen. Ich nehme immer an der Stelle, erzähle ich immer gerne das Beispiel, was ich erlebt habe vor einigen Jahren, ist schon eine Weile her, ich glaube, es war 2012. Da waren wir in Linz, Österreich und haben da einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gemacht. Und damals in der Zeit hat es gerade frisch begonnen gehabt mit so Wundern der Metallauflösung, wie wir heute auch wieder erlebt haben, und Wunder der kreativen Wunder in Knochen und so weiter und so fort. Und ich habe den Leuten dort von diesen Wundern erzählt und ich war da schon davor auch gewesen und da sind auch Heilungen passiert, aber es war noch bevor wir in dieser Dimension gewesen waren. Und dann habe ich den Leuten von diesen Wundern erzählt und habe eben erzählt, was alles passiert, Metallauflösung, Metallplatte hatte sich aufgelöst in dem Handgelenk und so weiter, verschiedene Dinge, kreative Knochenwunder und so weiter, alle möglichen Dinge. Und die Leute waren total begeistert, yay, yeah, super, Halleluja und so. Und ich dachte, ja gut, läuft gut. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt jeder hier im Raum, der einfach ein kreatives Wunder in seinem Körper braucht, also eine Auflösung, eine Neukreierung, eine Schrumpfung, ein Wachstum, was auch immer, der steht jetzt auf. Und dann sind einige Leute aufgestanden im Raum. Und in dem Moment, wo die Leute aufgestanden sind, war es, wie wenn der komplette Glaube aus dem Raum rausgezogen wäre. Die Leute schauten mich an, so nach dem Motto, das meinst du jetzt aber nicht ernst. Also es ist ja toll, dass bei euch in Deutschland so Sachen passieren, aber ganz sicher nicht bei uns hier in Linz, Österreich. Und es war wie ein Schock der Verunsicherung in dem Moment. Alle im Raum schauten ungläubig, inklusive meiner Frau, muss ich bekennen. Hat mich so angeschaut mit dem Blick, bist du sicher, dass du weißt, was du tust? So. Und, kennst du Thierry den Blick, oder? Kennst du den Blick bei deiner Frau auch, oder? Ja, ja. Halleluja. Ja, und ich stand da und in dem Moment, wo ich diese Atmosphäre spüre, war natürlich auch mein Glaube weg. Ja. Und weil ich dachte, wow, in so einer Atmosphäre solche gewaltigen Wunder, boah, das ist ein bisschen zu hoch für mich. Und ja, aber die Leute standen ja schon. Ich konnte jetzt schlecht sagen, hey, sorry, hier ist keine Glaubensatmosphäre, setzt euch alle wieder hin. Wir machen das nächste Mal. Das war schwierig. Also das Einzige, was ich damals schon wusste auch tatsächlich, war, mich auf die Herrlichkeit Gottes zu werfen einfach. Und zu sagen, von vorne, ich habe einfach von vorne gebeten und gesagt, Vater, ich setze deine Herrlichkeit hier im Raum frei. Weißt du, das können wir als Söhne Gottes. Ich komme gleich dazu. Ich habe einfach gesagt, Vater, ich setze deine Herrlichkeit hier im Raum frei. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, ich hatte keinen Glauben. Verstehst du? Ich habe nichts gespürt, keine Salbung. Nichts. Gar nicht. Weil es ist einfach, wenn du die Salbung, manchmal, heute habe ich es auch wieder gespürt im Lobpreis, dann merke ich, wie meine Hand anfängt zu zittern, dann spüre ich, die Salbung für Heilung ist im Raum. Ja, das ist einfach. Aber ich habe nichts gespürt, gar nichts. Und ich habe einfach nur gesagt, Vater, ich setze deine Herrlichkeit frei. In dem Moment, ich werde es nie vergessen, in dem Moment kam die Herrlichkeit Gottes in diesen Raum. Der ganze Raum war gefüllt und in einer Sekunde ging mein Glaube von 0 auf 100. In einer Sekunde wusste ich, jetzt passiert's, weil die Substanz des Himmels füllte den Raum. Und im nächsten Moment höre ich, wie die erste Frau schreit, das werde ich auch nie vergessen, weil das war so witzig. Auch die erste Frau, die schrie, mein Schuh ist gewachsen. Tolles Wunder, hat Thierry. Mein Schuh ist gewachsen. Ich dachte, was? Dein Schuh ist gewachsen? Was ist das für ein Wunder? Und bin ich zu ihr hingelaufen und gesagt, was heißt hier, dein Schuh ist gewachsen? Dann sagt sie, die war völlig außer sich, deswegen wusste sie nicht richtig, was ich sage. Weil sie zeigt auf ihren Fuß und der Punkt war der gewesen, ihr einer Fuß war so stark geschwollen, dass der Schuh total zur Seite ausgedehnt war durch den geschwollenen Fuß. Er hatte so einen Stiefel, so einen Lederstiefel, der relativ dünn war und deswegen konnte sich der so zur Seite dehnen und dann war das so richtig gedehnt. Und in der Herrlichkeit Gottes war einfach ihr Fuß komplett zusammengeschrumpft und da waren 2 Zentimeter Platz zwischen dem Schuhrand und ihrem Fuß. Und deswegen dachte sie im ersten Moment, oh, mein Schuh ist gewachsen. Halleluja. Aber in Wirklichkeit war ihr Fuß geschrumpft. Preis den Herrn, also es war ein legitimes Wunder, definitiv. Im nächsten Moment ruft die andere Frau und sagt, oh, ich hatte Metall in der Hüfte und konnte es nicht mehr richtig bewegen. Jetzt spüre ich das Metall nicht mehr und kann es wieder frei bewegen. Halleluja. Preist den Herrn, eine andere Frau stand in unmittelbarer Nähe, relativ nah vorne stand so und hielt krampfhaft ihre Hose. Und ich sagte, was ist bei dir los? Warum hältst du denn so deine Hose? Da sagt sie, ja, wenn ich sie nicht halte, fällt sie runter, weil ich habe so viel Fett verloren. Mein Bauch ist total geschrumpft. Halleluja. Also in der Herrlichkeit Gottes passieren erstaunliche Wunder. Preist den Herrn. Ja, wir beten dafür, Thierry, keine Sorge. Halleluja. Aber weißt du, ich sag dir was, das war nicht mein Glaube. Es war auch ganz sicher nicht der Glaube der Leute. Es war auch nicht meine Salbung für Heilung oder irgendwas. Weil diese Art von Wunder passieren auch gar nicht durch eine Salbung der Heilung allein. Das geht drüber hinaus. Sondern das war die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lieben, das ist die Ebene, die Gott jetzt seiner Gemeinde wiederherstellt. Das ist die Ebene. Halleluja. Geben wir ihm mal die Ehre. Halleluja. Und weißt du, ein Kennzeichen dieses Zeitalters der Herrlichkeit ist weniger eigene Kraft, mehr Gott übernimmt. Wir hatten es gestern davon, dass wir eifrig sein sollen, in die Ruhe Gottes einzugehen. Denn, da heißt es, wer in die Ruhe Gottes eingegangen ist, der ist zur Ruhe gekommen von seinen eigenen Werken. Amen. Das ist das Zeitalter der Herrlichkeit. Es ist das Zeitalter, wo wir hineinfallen in die Ruhe Gottes. Amen. Und vielleicht ist es kein Zufall. Weißt du, wir haben es jetzt letzten Sonntag, haben wir ja schon gesagt, zum einen ist es ja so, das Zeitalter der Herrlichkeit beginnt sozusagen jetzt, weil es wird jetzt wiederhergestellt, zu Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus, nach der Auferstehung von Christus. Und beim Herrn sind ja 1000 Jahre wie ein Tag, ja? Hast du schon mal gehört? Okay, also in welchem Tag leben wir jetzt nach der Auferstehung von Jesus aus der Zeitrechnung Gottes? Am dritten Tag. Also ich habe letzte Woche schon gesagt, könnte es sein, dass am dritten physischen Tag, also am dritten menschlichen Tag, so muss man sagen, am dritten irdischen Tag ist der physische Leib von Jesus aus den Toten auferstanden. Und könnte es sein, dass am dritten geistlichen Tag der geistliche Leib Jesu, nämlich wir als Gemeinde Jesu, auferstehen zur vollen Mannesreife und zur vollen Kraft und zur vollen Herrlichkeit. Amen. Das ist das Zeichen des dritten Tages. Aber jetzt setze ich noch einen drauf heute. Könnte es auch sein, wenn du die Zeitrechnung der Bibel jetzt mal nimmst, einfach von Adam und Eva an bis heute, wenn du die Jahreszahlen zusammenrechnest, wenn du es jetzt einfach mal als physische Jahre nimmst, die Jahreszahlen des Lebens Adams und so weiter und das alles zusammenrechnest, dann kommst du darauf, dass wir jetzt ungefähr um das Jahr 6000 nach dem Sündenfall leben. Amen. Das heißt, wir gehen jetzt über ins 7. Jahrtausend. Siebtes Jahrtausend, siebter Tag. Was passierte am siebten Tag der Schöpfung? Und Gott ruhte von seinen Werken. Könnte es sein, dass jetzt, indem wir ins Zeitalter der Herrlichkeit eintreten, dass wir ins Zeitalter der Ruhe eintreten, am geistlichen siebten Tag, so wie am Anfang Gott am physischen siebten Tag in die Ruhe eingegangen ist? Amen. Sag mal, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der Ruhe. Der Ruhe von den eigenen Werken. Die Liebe Christi überwältigt dich. Das brauchst du nicht mehr nachsprechen, sonst wird die Predigt doppelt so lang. Halleluja. Weißt du da? Das heißt, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, wo wir uns hineinfallen lassen in die Herrlichkeit Gottes, wo wir uns mit anderen Worten überwältigen lassen von der Herrlichkeit Gottes, wo wir zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken und wo Gott übernimmt. Amen. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt die Verbindung zu gestern. Jetzt kommt's. Die Voraussetzung dafür, dass wir in der Herrlichkeit Gottes leben und in der Herrlichkeit Gottes auch stehen können und nicht einfach nur niederfallen und nichts mehr tun können. Die Voraussetzung dafür, dass wir in der Herrlichkeit Gottes leben können, mit anderen Worten, ist, dass wir Söhne Gottes sind. Söhne und Töchter, aber in Christus gibt es nicht Mann und Frau. Das heißt, Söhne sind wir alle in Christus, ob Mann oder Frau. Ja, aber die Voraussetzung ist, oder ich sage so, die Voraussetzung ist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht nun, welch eine große Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Also das ist der neue Bund, dafür ist Jesus gestorben. Der Vater hat den erstgeborenen Sohn geopfert, damit er viele Söhne bekommen würde. Damit er, Thierry hat es gestern gepredigt, damit er eine Familie bekommen würde. Der Vater wollte eine Familie, aber damit er eine Familie bekommen konnte, musste er den erstgeborenen opfern, weil er die Sünde der Welt wegnehmen musste, sonst hätten wir niemals Kinder Gottes werden können. Und deswegen sagt Johannes 1, Vers 12, so viele aber Jesus aufnahmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Halleluja. Amen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich werde dir gleich ein bisschen sagen, was das für Auswirkungen hat. Wenn du noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen hast, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist heute deine Gelegenheit, Jesus als deinen persönlichen Herrn zu empfangen und dadurch ein Kind Gottes zu werden, was das Größte ist, was dir auf dieser Erde passieren kann. Halleluja, ich bin so froh, dass ich ein Kind Gottes bin. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja, weißt du, du musst verstehen, die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind und 1. Johannes 3, Vers 1 sagt ja, wir sind es. Die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, verändert alles. Im Alten Bund waren sie keine Kinder Gottes. Sie waren Knechte Gottes. Sie waren Diener Gottes. Im Neuen Bund heißt es Römer 8, Vers 15, wir haben nicht mehr den Geist der Knechtschaft oder das griechische Wort heißt genauso auch den Geist des Dienerseins. Verstehst du? Das Sein hat sich geändert. Wir sind nicht mehr ein Doulos, ja, von unserem Sein her ein Diener, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das heißt, wir sind Söhne Gottes. Wir dienen Gott immer noch. Ja, Paulus hat auch gesagt, ich bin ein Diener Christi. Wir dienen Gott, aber wir dienen als Söhne. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind nicht Diener und nebenbei noch irgendwie Söhne, sondern wir sind Söhne und dienen. Amen. Unser Sein ist Söhne. Halleluja. Preis den Herrn. Ich habe es immer lieber, wenn jemand, manchmal, wenn ich irgendwo predige, dann stellen sie mich vor und sagen, ja, der Diener Gottes und so weiter. Ist okay, ja, ich weiß, was sie meinen, aber mein Sein ist Sohn. Halleluja. Amen. Ich diene Gott, ja, preis den Herrn. Und ich diene ihm so gern. Warum? Weil ich sein Kind bin. Weißt du, deinem Vater dienst du viel lieber als irgendeinem Herrn, der irgendwo mit der Peitsche steht und sagt hier, mach mal. Also ich diene Gott als Sohn. Halleluja. Und jetzt kommt's. Pass gut auf. Also, oder halten wir das nochmal fest, das Sohnbewusstsein steht über dem Dienerbewusstsein. Okay? Als Sohn dienst du Gott und seinem Reich und nicht als Diener bist du nebenher auch noch Sohn. Okay? Dein neues Sein ist Sohn. Und jetzt kommt's. Die Diener Gottes des alten Bundes dienten Gott ausschließlich mit der Salbung, die Gott ihnen gegeben hatte, weil gar nichts anderes möglich war. Der Einzige, der ein bisschen näher dran kam an das in den Dienst der Herrlichkeit, war Mose, von dem es heißt, dass als er auf dem Berg war, nachher sein Angesicht strahlte. Aber selbst er bedeckte sein Angesicht mit einem Tuch, weil die Menschen die Herrlichkeit nicht ertragen konnten. Das heißt, er setzte die Herrlichkeit Gottes niemals frei. Er bekam eine Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes, aber er setzte sie niemals frei, weil im alten Bund war die Herrlichkeit Gottes nicht erträglich für den Menschen, weil Herrlichkeit und die Natur der Sünde verträgt sich einfach nicht. Es passt nicht zusammen. Alles, was ihnen übrig blieb, war, wie ich schon gesagt habe, niederzufallen im Tempel und sie konnten nichts mehr tun. Amen. Der entscheidende Punkt ist, Diener Gottes können Träger der Salbung Gottes sein. Und jetzt geht es auch um dein Bewusstsein, auch im neuen Bund. Diener Gottes können Träger der Salbung sein, ja, so wie die Diener Gottes im alten Bund Träger der Salbung waren. Nur Söhne können Träger der Herrlichkeit sein. Amen. Sag mal, nur Söhne können Träger der Herrlichkeit sein. Söhne können auf allen drei Ebenen, von denen ich gesprochen habe, unterwegs sein. Sie können auf der Ebene des Glaubens unterwegs sein, sie können auf der Ebene der Salbung unterwegs sein und sie können auf der Ebene der Herrlichkeit unterwegs sein. Beziehungsweise sie sollten auf der Ebene der Herrlichkeit unterwegs sein und da ist die Ebene der Salbung und die Ebene des Glaubens mit inbegriffen. Das ist ein Teil davon sozusagen. Amen. Ist dem untergeordneten Stück weit. Ja? Die Herrlichkeit, ich sage mal, die Salbung ist für die Diener, die Herrlichkeit ist für die Söhne. Amen. Wie von euch sind für die Herrlichkeit? Halleluja. Also von den Söhnen sagt Jesus, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das sagt er von den Söhnen. Von den Söhnen sagt der Judasbrief, Judas Vers 24 in der Message-Übersetzung, er stellt uns aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Also da hast du den Gegensatz, alter Bund, neuer Bund, alter Bund, Herrlichkeit, bumm, alle am Boden. Neuer Bund, Herrlichkeit, er stellt uns aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Wir können seine Herrlichkeit tragen, weil wir die neue Natur haben, weil wir Söhne Gottes sind, weil wir die Natur des Vaters tragen, können wir seine Herrlichkeit tragen. Es wäre anders nicht möglich. Und deswegen ist so entscheidend auch, in welchem Bewusstsein wir unterwegs sind. Weißt du, das eine ist, was du weißt und das andere ist, was dir bewusst ist. Du kannst auch im neuen Bund immer noch in dem bloßen Bewusstsein des Dieners leben, wenn du willst. Ja, und tatsächlich, bevor diese Wahrheit auch im Leib Christi wiederhergestellt wurde, kannst du das finden. Ich meine, in den Erweckungsbewegungen des 17. bis 19. Jahrhunderts, da hätte niemand wirklich gewagt, von den Predigern zu sagen, ich diene als ein Sohn der Herrlichkeit. Das hätten sie gar nicht gewagt, da hat ihnen die Offenbarung gefällt. Sie hätten gesagt, ich bin ein Diener Gottes unter seiner Salbung und ich verkündige das Evangelium. Das hätten sie gesagt. Und es ist okay, aber es geht halt nur bis zu einem gewissen Level. Erst wenn das Bewusstsein der Sohnschaft kommt, kommt auch die Ebene der Herrlichkeit. Weil nur Söhne können die Herrlichkeit des Vaters tragen. Halleluja. Deswegen ist so entscheidend, dass wir unseren Stand kennen und deswegen ist so entscheidend, dass wir uns unseres Standes bewusst sind. Und deswegen sagt Jesus gleich im nächsten Vers, nachdem er gesagt hat, Johannes 17, 22, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, sagt er gleich im nächsten Vers, Vers 23, ich will, dass die Welt erkennt, dass du sie genauso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Amen. Mit anderen Worten, dass sie genauso geliebte Söhne des Vaters sind, wie ich ein geliebter Sohn des Vaters bin. Halleluja. Ich sage dir, das macht allen Unterschied der Welt, in welchem Bewusstsein du dienst. wenn du mit einer Herausforderung konfrontiert bist, wenn du mit einer Not konfrontiert bist, wenn du mit einer Krankheit konfrontiert bist, wenn du mit einer Notwendigkeit für ein Wunder konfrontiert bist. Es macht allen Unterschied der Welt, mit welchem Bewusstsein du dem entgegentrittst. Trittst du einfach nur mit dem Bewusstsein dem entgegen, oh, ich bin ein Diener Gottes und ich schau mal, was meine Salbung ausrichten kann? Oder kommst du mit dem Bewusstsein, hey, ich bin ein Sohn Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist auf mir und in der Herrlichkeit Gottes kann sich Krankheit nicht eine Sekunde halten. Dämonen nicht eine Sekunde halten. Verstehst du, das ist die Frage deines Bewusstseins, auch im Befreiungsdienst. Glaubst du, dass sich Dämonen nicht halten können in deiner Gegenwart? Oh, Halleluja. Weißt du, ich habe festgestellt, die schnellste Art und Weise, wie du Dämonen aus Menschen rauskriegst, ist, auf eine andere Ebene des Bewusstseins zu gehen. Solange du auf dieser Ebene bist, weißt du, wo du mit Dämonen diskutierst oder schreist oder was auch immer und ah, geh raus und nein, geh nicht, ja, aber doch und so weiter. Passiert nichts. Einer, ich habe mal von einem Pastor gehört, der hat für einen gebetet, der war dann auch bei uns in der Gemeinde und der hat mir das mal erzählt und der hieß Hans-Jürgen und dann hat der Pastor für ihn gebetet und hat gesagt, und komm raus aus ihm. Und dann hat er gesagt, und wie heißt du? Und dann hat er gesagt, Hans-Jürgen. Hat der Pastor gesagt, ich meine doch nicht dich, ich meine nur den Dämonen. Schicke, schicke, schicke. Weißt du da? Ich hatte auch schon ein paar Dämonen gehabt, die gesagt haben, dass sie nicht gehen wollen. Ich weiß noch, das erste Mal, wo Gott mir diese Offenbarung gegeben hat, war in Hamburg, da habe ich für eine Frau gebetet und die hat Dämonen manifestiert und der Dämon immer gesagt, ich gehe nicht und ich habe ein Anrecht und was weiß ich, was er alles erzählt hat. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich einfach gesagt habe, einfach angefangen habe zu lachen. Weißt du, in der Herrlichkeit Gottes, da bist du eine Ebene höher. Ich bin einfach eine Ebene höher gegangen innerlich. Wer im Himmel thront, lacht, heißt es Psalm 2, Vers 6. Ich habe einfach angefangen zu lachen und habe gesagt, Teufel, du weißt sowieso, dass du gehen musst. Ja, nicht wegen mir, sondern wegen Jesus in mir. Du musst jetzt gehen, in Jesu Namen. Und ich habe einfach so lachen gesagt, du musst jetzt gehen, in Jesu Namen. Und bumm, war er weg. Zack, war er weg, in einer Sekunde. Und seitdem habe ich das öfters praktiziert. Die Leute dürfen dann nicht denken, dass ich sie auslache. Nein, ich lache einfach über die Dreistigkeit der Dämonen zu glauben, dass sie sich nur eine Sekunde halten können, wenn ein Träger der Herrlichkeit kommt. Ein Sohn Gottes. Es ist eine Dreistigkeit der Dämonen zu behaupten oder zu glauben, dass sie sich nur eine Sekunde halten können. Da kann ich nur drüber lachen. Über so viel Dreistigkeit. Schicki. Einmal in einem Heilungsgottesdienst habe ich für Leute gebetet mit Diabetes. Verschiedene sind aufgestanden und ich habe jedem Einzelnen die Hände aufgelegt. Und die Letzte, der die Hand auflegen wollte, hat mich so angeschaut und hat gesagt, bei mir ist das frei dämonisch. Mich so angeguckt. Mit so einschüchterndem Blick. Und der Heilige Geist hat mir in dem Moment also diese Weisheit gegeben, so wirklich übernatürliche Weisheit, weil du kannst jetzt natürlich, wie reagierst du, ja? Das frei dämonisch. Ich habe einfach angefangen zu lachen und gesagt, ah, dämonisch, habe ich gesagt. Dämonisch. Dann ist es ja noch leichter, habe ich gesagt. Da habe ich gesagt, wieso? Dann habe ich gesagt, schau, wenn es wirklich Krankheit wäre, dann sagt das Wort Gottes, Kranken müssen wir die Hände auflegen und sie werden gesund. Wenn es aber dämonisch ist, dann muss ich dir nicht mal die Hand auflegen, sondern kann ich nur einfach den Befehl geben und er muss gehen. Da hat sie nichts mehr gesagt. Halleluja. Also, der Teufel will dich immer einschüchtern. Aber ich sag dir, wenn du dir bewusst bist, wer du bist, ein Sohn der Herrlichkeit, dann muss er gehen. Amen. Also, deswegen ist es so wichtig, deswegen hatten wir gestern auch diesen Tag, weil es ist so wichtig, dass wir in diesem Bewusstsein leben. Es macht allen Unterschied der Welt, ob du, ich sag mal, in einem weisen Geist noch unterwegs bist oder ob du im Geist der Sohnschaft unterwegs bist. Der Weise ist sich nie sicher. Er ist sich nie sicher. Ist Gott jetzt mit mir? Ist der Vater mit mir? Steht er hinter mir? Was ist jetzt gerade? Oh, wie fühlt sich's an? Ja, da kommt irgendein Gefühl. Hast du schon mal erlebt? Du hast einen Kranken gebetet und dann kam so eine Stimme von der Seite, nicht im Sichtbaren, sondern irgendwo da in deinem Ohr und hat gesagt, da funktioniert's nicht. Hast du schon mal gehört? Wer irgendwie im Heilungsdienst ist, hat es schon mal gehört, ganz sicher. Ja? Es kommt einfach so ein Gefühl, ah, nee, es fühlt sich nicht nach Glauben an oder irgend sowas. Also schick's weg in Jesu Namen, das sind Lügen des Teufels. Hier kommt der Sohn Gottes, hier kommt der Sohn der Herrlichkeit, hier kommt die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Also deswegen sage ich immer, und das werden wir gleich auch tun, wenn wir gemeinsam die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Deswegen sage ich immer, wenn du deinen Befehl gegeben hast bei der Heilung oder beim Wunderwirken, wenn du deinen Befehl gegeben hast, dann lass einfach einen Moment die Herrlichkeit Gottes arbeiten und denke einfach mal, entscheide dich eine halbe Minute, nichts zu denken. Und wenn dann die Gedanken von der Seite kommen, einfach nur, das hilft. In dem Moment kann Gott wirken, ohne Querschüsse. Amen. Das ist ein Geheimnis. Halleluja. Preis den Herrn. Wir müssen unseren Stand einnehmen. Halleluja. Je mehr wir in dem Bewusstsein als Söhne leben, umso mehr werden wir diese Dimension der Herrlichkeit in Exzellenz, in Kraft, in Power, auch in Würde und in Konsequenz erleben und sie mit einem demütigen und dienenden Herzen tragen. Amen. Je mehr wir uns wirklich bewusst sind. Mangelnde Demut ist auch ein Mangel des Sohnesbewusstseins. Amen. Wenn ich wirklich weiß, dass ich ein Sohn des Vaters bin, werde ich immer demütig sein, weil ich weiß, er ist mein Vater. Er steht über mir. Amen. Ich bin nicht Gott, sondern er ist Gott. Das heißt, dann bist du demütig und gleichzeitig, je mehr du in diesem Bewusstsein lebst, umso mehr wirst du die Kraft Gottes erleben. Umso mehr wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Umso mehr wirst du Wunder erleben. Wir müssen diesen Shift vollziehen. Weißt du, diesen Shift vom reinen Dienen, Gott dienen, hin zum Bewusstsein der Sohnschaft. Wir müssen diesen Shift vollziehen vom unsicheren Weisen hin zu einem Sohn, der sich bewusst ist, wer er ist und wer hinter ihm steht, wer der Vater hinter ihm ist. Wir müssen diesen Shift machen. Und heute wollen wir gemeinsam wirklich in diesen Shift, nach diesem gestrigen Tag über die Lieblinge des Vaters, ja, die wir sind, wollen wir wirklich diesen Shift sozusagen wir wollen diesen Knopf da dran machen und es wirklich festmachen und aus diesem Bewusstsein heraus die Herrlichkeit Gottes hier freisetzen. Amen. Seid ihr da dabei? Also wissen, wer du bist, wissen, wo du zu Hause bist, wissen, was du hast. Halleluja. Das setzt die Herrlichkeit Gottes frei. Ich weiß nicht, ihr oben mit der Technik, habt ihr diese Videos von unserer letzten Konferenz mit dem Metall? Funktioniert das? Ich kann euch nicht hören. Wink mal mit der Hand, wenn. Ja, okay, so, das ist gut. Besser als so. Halleluja. Bei unserer letzten Konferenz, und das wollte ich einfach zeigen, bevor wir wirklich die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Bei unserer letzten Konferenz hatten wir ich habe noch nie so viel tatsächlich Metallwunder in einem Gottesdienst gesehen wie da. Es waren allein in dem einen Gottesdienst 5 Leute, die bezeugt haben, dass sie Metallauflösung erlebt haben und es auch nachvollziehen konnten, tasten konnten, entsprechende Bewegung machen konnten und so weiter. Und weißt du, das sind Wunder, die in der Herrlichkeit Gottes passieren. Ich sage dir ehrlich, mein Glaube reicht dafür nicht aus. Also mein Glaube, verstehst du? Also mein Glaube von mir aus, wenn ich mir das überlege, wie sollte das gehen? Ne? Verstehst du? Metall löst sich auf, wird dafür Knochen und so weiter. Ja, ich habe es immer mal wieder gesagt, einmal hatte ich einen Metallingenieur in einem Gottesdienst drin und der hat gesagt, ja, als du da gebetet hast und sich das Metall aufgelöst hat, habe ich den Geruch von verdampfendem Metall im Raum gerochen. Und ich dachte, okay, ist auch eine Erklärung. Andererseits, wenn ich mir überlege, Metall verdampft in dem Körper der Person, meine Güte, da braucht es ganz schöne Hitze, müsste eigentlich die Person mitverdampft sein. So. Aber weißt du kannst es mit deinem Verstand nicht erklären. Es ist einfach jenseits deines Glaubens. Aber auf der Ebene der Herrlichkeit sind Dinge möglich, die jenseits deines Glaubens sind. Ja, manchmal sagen wir, ja, der hat eine Salbung für Metallauflösung. Ich weiß gar nicht, ob es diese Salbung so überhaupt gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Dinge in der Dimension der Herrlichkeit Gottes normal sind. Amen. Und deswegen ständig passieren. Und wir erleben es wirklich ständig. Nur jetzt bei der Konferenz war es wirklich geballt in dem einen Gottesdienst. Da war wirklich einfach aus dem Lobpreis heraus so eine starke Herrlichkeit, dass allein am Ende des Lobpreises 4 Leute bezeugt haben, dass sie Metall aufgelöst hat. Und diese 4 kurzen Videos zeigen wir euch einfach ganz schnell hier an der Stelle. Einfach könnt mit dem ersten beginnen. Ich hoffe, dass der Ton funktioniert. Wenn dieses Metall tatsächlich tastbar war, jetzt brauchen wir so ein Bild dazu. Okay. Ja, ist natürlich nicht schlecht, aber mit Bild ist noch besser. Wenn dieses Metall tatsächlich tastbar war, äußerlich tastbar, manchmal ist es nicht tastbar, manches so tief einoperiert, es war nicht tastbar, aber wenn es tastbar war, dann lege jetzt einfach in Jesu Namen deine Hand da drauf und schau, ist die Stelle weicher geworden? Ist der Nagelkopf weg? Was ist weg? Halleluja! Was ist erschreckt dir? Was ist passiert? Halleluja! Test es, check es. Es passiert gerade, während wir sprechen. Halleluja. Halleluja. Was war das Problem? Eine Platte. Die war hier am Handgelenk. Ja. Wow. Komm mal her. Halleluja. Hier war eine Platte drin. So eine Platte. Und du konntest das Handgelenk nicht bewegen. Nee. Mach mal. Halleluja. Es ist der Hammer. Ha? Halleluja. Und hier konntest du die Platte tasten. Und jetzt kannst du sie nicht mehr tasten. Nee. Halleluja, danke Jesus. Glory. Bist du erschreckt? Ja. Halleluja. Wow. Pass mal auf. Kurzes Interview. Es passiert noch bei mehreren. Du kannst gleich Zeugnis geben. Wenn du dich gerade gemeldet hast und du hast gemerkt, du hast ein Wunder empfangen, dann komm einfach auch nach vorne. Wir hören die ganzen Zeugnisse. Aber jetzt pass mal auf. Weil es ist sehr stark gerade hier. Halleluja. Jetzt pass mal auf, erzähl mal ganz kurz. Was war die Ursache? Hattest du ein gebrochenes Handgelenk oder was? Genau. Wann war das? Im März. Jetzt im März. Mhm. Okay, und es war so schlimm gebrochen, dass sie dir da eine Metallplatte einoperiert haben. Und seither, was konntest du? Die war zu weit vorne eingesetzt. Ah, die Metallplatte war falsch eingesetzt. Mhm. Zu weit vorne eingesetzt. Jetzt hätten wir es operieren müssen. Und jetzt hätten wir es nochmal operieren müssen. Ja. Habt ihr das gehört? Man hätte es nochmal operieren müssen. Und man hätte es nochmal operieren müssen, weil du es nicht richtig bewegen konntest. Richtig? Ja. Das heißt, was konntest du tun bis heute Abend? Was konntest du tun mit dem Handgelenk? Wie weit konntest du es bewegen? So, okay. Du konntest nichts heben. Okay, und jetzt beweg mal. Halleluja. Pass mal auf, haben wir irgendwas Schweres, was du heben kannst? Können wir irgendwas heben? Gut, das ist nicht so schwer, aber das konntest du vorher auch nicht heben. Wow. Halleluja. Pass mal auf, greif mal hier zu. Greif mal hier an die Box. Greif mal in die Box. Halleluja, das ist richtig schwer. Wow. Wow, danke Jesus. Halleluja, das ist der Hammer. Amen. Das heißt, du brauchst keine Operation mehr. Nein. Wow. Hey, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, danke Jesus. Okay, mein Freund, was ist bei dir passiert? War der zweite. Ich hatte vor zwei Jahren eine Hüftgelenk und eine Fußgelenk gleichzeitig in einer OP. OP, ja. Und ich habe eine Platte am Fußgelenk. Ja. Ich konnte mich zwar bewegen, ich habe keine Einschränkungen gehabt. Ja. Aber ich konnte die Platte an der Haut spüren. Also ich konnte die Kanten spüren. Okay, zeig mal, wo die Platte war. Da sieht man die Operation, okay. Genau. Und da war die Platte. Und wo konntest du die Kante spüren? Hier am Schluss, wo die Naht aufhört. Okay, und jetzt? Gar nichts mehr. Also gar nichts mehr. Halleluja. Wow. Das zweite Metallwunder. Das ist der Hammer. Wow, wir sind im Raum der Herrlichkeit. Jesus! Hey. Halleluja! Er liebt dich! Ich kann es nicht fassen! Sag nochmal! Ich kann es nicht fassen! Ich glaube es! Was? Du glaubst es! Halleluja! Was ist bei dir passiert, mein Freund? Ich habe ein künstliches Hüftgelenk gekriegt. Künstliches Hüftgelenk in deinem Alter? Ja, eine Vollendoprothese seit zwei Jahren. Eine Endoprothese. Eine Vollendoprothese. Hüfte rechts. Und Rechts. Mhm. Habe ich gemerkt, ich konnte mein rechtes Bein nur eigentlich 80 Grad anwinkeln, ja, durch die OP. Und okay, zeig mal, wie du es konntest. Was du konntest, so. Nur so. Ja, okay. Und was hat sich jetzt verändert? In die Hocke gehen. Wow. Wow. Und ich hatte auch Schmerzen, ja, und die sind einfach weg. Halleluja, preis den Herrn. Pass mal auf, genaueres Interview. Du konntest nicht in die Hocke gehen wegen der Endoprothese. Hat die das da gehindert? Ja. Ja, weil ich hatte was ganz Ähnliches vor ein paar Monaten auf einer Konferenz. Da hatte jemand eine Oberschenkelhalsprothese und deswegen konnte sie ihr Bein nicht aufs andere überschlagen, weil diese Prothese sie gehindert hat. Ja, genau. Und bei dir war es so, du konntest praktisch, wenn du in die Hocke gegangen bist, dann hat die Prothese blockiert, ist das richtig? Tatsache, ja. Ja. Ja. Das heißt, es war unmöglich, in die Hocke zu gehen wegen der Prothese. Es war schon möglich, nur ich habe diese Klemmung gemerkt. Du hast gemerkt, dass es aufeinander ging. Ja, es ging nicht richtig. Ja. Mach's nochmal. Halleluja! Wow! Halleluja. Halleluja, Chloe. Was ist bei dir passiert? Das Letzte. Ich habe zwei künstliche Hüftgelenke. Ja. Und, auch Titan, oder was ist das? Ja, ja Titan. Und war auch immer in der Bewegung eingeschränkt. Ja. Und hat auch Schmerzen und konnte vor allem nicht mehr richtig springen und tanzen. Du konntest nicht mehr richtig springen? Und tanzen, ja. Und tanzen? Ziemlich, ja. Hattest du Schmerzen dann? Ja. Okay, ja. Und was ist jetzt passiert? Was hast du gespürt? Ich kann wieder springen. Du kannst wieder springen? Komm, dann spring mal ein bisschen. Yes. Hey. Halleluja, danke Jesus. Ich hatte Knie. Halleluja. Preist den Herrn. Wie von euch glauben Gott heute Morgen für ein Wunder in ihrem Leben? Und jetzt machen wir es heute mal so. Wir wollen wirklich die Herrlichkeit Gottes als Söhne Gottes freisetzen. Wir wollen es heute Morgen wirklich weit spannen. Wir wollen sagen, okay, Wunder körperlich. Ja, hast du gerade was gesehen? Wir haben vorher auch schon einige Dinge erlebt. Wunder der Befreiung vielleicht in deinem Leben, also Seele. Wunder, vielleicht brauchst du ein Wunder in Beziehung, vielleicht brauchst du ein Wunder im Beruflichen, vielleicht brauchst du ein Wunder in Finanzen. Einfach, du brauchst ein Wunder. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden jetzt gemeinsam die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Und dann möchte ich einfach, dass du das Wunder nimmst, wo dir als erstes einfällt, wo du sagst, das glaube ich jetzt, dass es passiert. Und das werden wir jetzt freisetzen, okay? Im Anschluss gibt es dann noch Heilungsdienst auch, da können auch weitere Dinge gebetet werden und so weiter. Aber ich möchte einfach, dass du das Erste nimmst, das er dir sagt oder wo du einfach spürst, ja, das ist mir jetzt das Wichtigste oder wie auch immer, danach strecke ich mir aus. Du kannst gerade mal überlegen, was ist das Wunder, dass du sagst, ja, das ergreife ich jetzt. Das ist für dich einfach, ja, genau. Also manchmal ist es erstaunlich, manchmal ist es Wunder, dass du da einfach auf dem Herzen hast. Vielleicht gar nicht dass das Offensichtlichste ist, aber der Heilige Geist führt dich. Ja? Okay, um dieses Wunder geht's. Okay, du hast es jetzt und Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir, dass wir als Söhne Gottes die Fähigkeit, die Aufgabe, ja, sogar die Pflicht haben, hier auf der Erde deine Herrlichkeit freizusetzen. Und ich danke dir, Herr, dass du gerade jetzt in dem Namen Jesus hier in diesem Raum, Herr, dass du uns befreist von jedem weisen Bewusstsein. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, jedes weisen Bewusstsein muss die Menschen hier in diesem Raum verlassen, auch über Livestream, ich setze es frei. Halleluja, dass jedes Waisenbewusstsein dich jetzt verlässt. In Jesu Namen. Ich breche jede Macht, auch der Ablehnung in deinem Leben, die dir den Eindruck gegeben hat, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. In Jesu Namen. Ich breche das. Ich sage jede Minderwertigkeit. Ich breche diese Minderwertigkeit jetzt in dem Namen Jesus. Ich breche jedes Trauma, auch der Vergangenheit in deiner Seele, das dich irgendwie davon abhält, wirklich in deine Sohnschaft einzutreten. Ich sage jetzt raus. Aus den Seelen in dem Namen Jesu Christi. Alles, was dieses Sohnbewusstsein als Söhne der Herrlichkeit aufrecht in deiner Herrlichkeit frisch und mit Jubel hindert, all das muss jetzt unsere Seelen verlassen. Sag mal in Jesu Namen, ich löse mich von jedem weisen Bewusstsein. Ich löse mich von Ablehnung. Ich löse mich von Minderwertigkeit. Ich löse mich von Traumata. Ich löse mich von Unglauben. Ich löse mich auch von jedem Geist der Religion und der Gesetzlichkeit. Und ich trete ein in das Bewusstsein eines Kindes Gottes, eines Sohnes oder einer Tochter der Herrlichkeit. Ich nehme meinen Platz ein. Ich bin identifiziert mit deinem Erlösungswerk, Jesus. Mit dir gekreuzigt. Mit dir begraben. Mit dir gerechtfertigt. Mit dir auferstanden. Und mit dir versetzt an himmlische Orte. Jetzt sitze ich. Und von dort her setze ich jetzt deine Herrlichkeit frei. In Jesu Namen. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Du hast das Wunder, für das du Gott glaubst, jetzt in deinem Geist. Wer hat alles ein Wunder, für das er jetzt Gott glaubt? Dann streck einfach mal deine Hand aus. Okay, das sind die meisten. So, jetzt pass auf, jetzt wendet euch einfach mal einander zu. Einfach vorne, hinten, wie auch immer. Vielleicht nicht Ehepaare miteinander. Ihr habt eh schon ein paar Mal vielleicht gebetet dafür. Einfach wendet euch einfach jemand zu. Haltet eure Hand ausgestreckt, solange bis jemand bei euch steht. Ja? Weil jetzt werden wir füreinander das Wunder freisetzen. Noch nichts machen. Ich werde es genau anleiten. Also noch gar nichts machen oder so. Gar nichts tun, sondern einfach nur zu der Person hinstellen. Ja, einfach nur zu der Person hinstellen erstmal. Okay, sodass jeder einfach jemand hat. Wo ist noch eine Hand? Auch hier auf der Empore. Bewegt euch einfach aufeinander zu. Okay. Und da hinten sehe ich noch eine Hand. Da ist auch noch eine Hand. Dreh dich einfach mal um, der du deine Hand gehoben hast. Da steht hinter dir jemand, der auch seine Hand gehoben hat. Und dann geh einfach auf ihn zu. Ja, so einfach ist es. Einfach nach einer anderen Hand schauen und auf die Hand zugehen. Ja, einfach auf die Hand zugehen. Okay, ist noch jemand da, der noch jemand braucht? Da ist noch eine Hand oben. Da drüben ist noch eine Hand oben, da hinten ist noch eine Hand oben und hier ist noch eine Hand oben. Ihr müsst euch bewegen. Ich kann euch nicht, ich meine, klar, man kann sagen, ja, setzt doch einfach Versetzung frei, dass wir zueinander hin versetzt werden. Aber manchmal muss man sich auch bewegen. Conny, du musst dich bewegen, weil sonst kommt niemand. Ja? Du musst einfach schauen. Da hinten ist zum Beispiel eine Hand, ja, wo sich jemand meldet, ja, und dann gehst du einfach auf die Person zu. Okay? Weil es ist fast jeder, der jetzt ein Wunder ergreifen will. Also werden wir füreinander das freisetzen. Und jetzt pass auf. Jetzt fragt einander als erstes, jeder fragt den anderen, was ist das Wunder, für das du jetzt glaubst? Okay? Wenn er bereit ist, dir das zu sagen. Ja? Was ist das Wunder, für das du jetzt glaubst? Okay? Einfach zuerst den einen fragen, dann den anderen fragen. Noch nichts machen, noch nichts beten, noch gar nichts machen, sondern einfach nur fragen, was ist das Wunder, für das du glaubst? Okay? Gut. Halleluja. Einfach das für dich jetzt wichtigste Wunder. Das kann körperlich, seelisch, finanziell, familiär sein, wie auch immer. Einfach das für dich jetzt wichtigste Wunder. Okay, jetzt müsstet ihr soweit sein im Wesentlichen. Jeder weiß vom anderen, für welches Wunder er glaubt. Jetzt gibt es nur noch eine Sache. Ihr entscheidet, wer zuerst dem anderen dient. Okay? Einfach, wir wechseln dann, aber wer zuerst dem anderen dient. Okay? So. Jetzt konkrete Anleitung. Hör ganz gut zu. Hör ganz gut zu. Noch nichts beten, noch nichts machen. Hör ganz gut zu. Konkrete Anleitung. Als erstes, bevor wir irgendwie beten oder irgendwas machen, werde ich als erstes von hier vorne die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Noch nichts beten, bitte, noch nichts beten jetzt. Sondern als erstes werde ich von hier vorne die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Und dann werde ich, wenn ich beginne, einfach konkreter Dinge auch auszusprechen, dann sprichst du konkret für die Person. Und das heißt, du gibst den Befehl in Richtung des Wunders. Das heißt, du setzt es frei, du befiehlst den Knoten sich aufzulösen, du befiehlst den Schmerzen sich aufzulösen, du setzt dieses Wunder frei in der Familie, du setzt diese Finanzen frei, die kommen müssen, du setzt es dann einfach frei, okay? Das heißt, du gibst den Befehl. Und dann, pass auf, wenn du den Befehl gegeben hast, dann lass einfach eine halbe Minute, wie ich es vorher gesagt habe, die Herrlichkeit Gottes wirken. Macht es in diesem Bewusstsein. Ich bin ein Sohn Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist um mich herum und sie geht jetzt aus und sie bewirkt jetzt dieses Wunder, das diese Person braucht. Macht es in diesem Bewusstsein. Lass keinen Gedanken zu, denke nichts, sondern einfach nur in diesem Bewusstsein, lass die Herrlichkeit Gottes wirken. Und dann, wenn es etwas ist, wofür du gesprochen hast oder gebetet hast, wenn es etwas ist, was man sofort, sofort ergreifen kann im Sinne von, du kannst etwas tun, was du vorher nicht tun konntest, du kannst etwas checken, du kannst etwas fühlen, kannst schauen, ist der Knoten kleiner geworden oder verschwunden, den man tasten konnte oder die Metallschrauben, was auch immer, ist es geschrumpft, ist es kleiner geworden oder ist es weg, ja, dann einfach sofort sag zu der Person, tu etwas, was du nicht tun konntest, fühl etwas, was du vielleicht vorher anders gefühlt hast, ja, halt Ausschau nach dem Wunder. Wenn ihr für etwas freisetzt, die Herrlichkeit Gottes, wo man nicht sofort testen kann, dann ist auch wichtig, dass du bewusst im Glauben dieses Wunder ergreifst. Das heißt, dann würde ich dir einfach empfehlen, nachdem die Kraft Gottes reingegangen ist, dass ihr einfach beide zusammen einfach mal fünfmal auf- und abspringt in Freude und sagt, danke Jesus für dieses Wunder, das passiert ist. Okay? Haben wir es verstanden? Und dann wechseln wir. Und dann wechseln wir und dann tut der eine für den anderen sprechen. Okay, also, ich fange an von vorne zu beten. Du kannst in Sprachen beten im Hintergrund und dann geht's los. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus, gemäß deinem Wort, Herr, gemäß Johannes 11,40, glaube ich dir jetzt, Herr, dass sich deine Herrlichkeit in diesem Raum freisetzt, Herr, zur Wirkung von Wundern. In dem Namen Jesu Christi, als ein Sohn Gottes, als ein Sohn der Herrlichkeit, setzt sich deine Herrlichkeit jetzt hier im Raum frei, auch über Livestream. Wenn du über Livestream zuschaust und du brauchst ein Wunder, setzt die Herrlichkeit Gottes jetzt frei in dem Raum, in dem du bist, in dem Namen Jesu Christi. Die Substanz der Herrlichkeit jetzt überall hier im Raum. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi befehlen wir jetzt diese Körperteile, die nicht in der Ordnung Gottes waren, wir befehlen sie jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Du kannst jetzt beginnen, Befehle zu geben. In dem Namen Jesu Christi befehlen wir, Knie in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, Gelenken in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, Organe in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, Augen, Ohren in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, Sehnen, Nerven, Bänder, Bandscheiben in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, Fuß, Gelenken in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, diesen Schmerzen jetzt zu weichen. Wir befehlen, diesen Bewegungseinschränkungen sich zu normalisieren. Wir sagen in dem Namen Jesu Christi, jeder Geist der Finsternis, jeder Geist der Angst, jeder Geist der Depression, jeder Geist der Belastung, jeder Geist des Traumas kommt raus aus den Seelen jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. In dem Namen Jesus. Wir sprechen hinein, Versöhnung in diese Beziehungen. Wir sprechen hinein, Versöhnung in diese Familien. Wir sprechen hinein, Einheit, wo Uneinheit war. Wir sprechen hinein, in dem Namen Jesus, Gunst. Gunst, wo keine Gunst war. Wir sprechen hinein, finanzielle Versorgung. Wir sprechen hinein, finanzielle Wunder. Wir sprechen hinein, in dem Namen Jesu Christi, berufliche Durchbrüche, berufliche Wunder. In dem Namen Jesu Christi. Wir sprechen hinein, jetzt in diese Situationen, in dem Namen Jesus, finanziell, seelisch, familiär, körperlich, in Jesu Namen, gib den Befehl jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Keine langen Gebete, sondern einfach den Befehl geben in dem Namen Jesus. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann lass einfach eine halbe Minute die Herrlichkeit Gottes wirken. Puh. Lass einfach die Herrlichkeit Gottes wirken. Denke nichts, die Herrlichkeit Gottes wirkt jetzt und sie tut, wozu du sie gesandt hast, durch dein Wort. Ja, am Anfang war die Herrlichkeit Gottes über dem Chaos und Gott sprach und es wurde, du hast gesprochen und jetzt tut die Herrlichkeit Gottes den Rest. Du musst nichts mehr denken, du kannst völlig loslassen, die Herrlichkeit Gottes tut den Rest. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und dann kannst du beginnen, nach dem Wunder Ausschau zu halten, etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest, etwas zu bewegen, was du vorher nicht bewegen konntest, etwas zu tasten, was vorher tastbar war, Ausschau halten, dass es jetzt verschwunden ist. In dem Namen Jesus, wenn du Treppen laufen musst, kannst du hier im Haus Treppen laufen. Wenn du aufs Klo gehen musst, um etwas zu testen, dann geh aufs Klo. Wenn du springen musst, um etwas zu testen, dann spring einfach irgendetwas. Und wenn es nichts gibt, was du testen kannst, dann springt einfach 5-mal und dank dem Herrn für sein Wirken, dank dem Herrn für seine Herrlichkeit. Halleluja. Und sag danke, Vater, dass dein Wunder passiert ist in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes wirkt. Du gehst hinein, du checkst es, du trittst auf, du bewegst deinen Arm, du bewegst dein Knie. Halleluja, Halleluja. Lass mal sehen, das ist erst die erste Runde, aber lass mich Folgendes sehen, lass mich Folgendes fragen jetzt an der Stelle. Einige sind noch am Testen, aber einfach mal ganz kurz. Wenn du merkst, okay, bei mir sind die Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder auch Symptome, du kannst am Ohr schnackeln, du kannst am Auge sehen, in die Weite und so weiter. Etwas hat sich verändert in deinem Körper. Das ist das, was man vor allem testen kann, was sich in deinem Körper verändert hat. Wenn sich etwas in deinem Körper verändert hat, ganz kurz, wink einfach mal mit beiden Armen. Wink einfach mal mit beiden Armen, wenn sich etwas in deinem Körper verändert hat. Hört mir zu. Wink einfach, ja, da oben, ich sehe deine Arme. Wink einfach mal da hinten, 2, 3. Wink einfach da hinten, 4, 5. Wink einfach mit deinen Armen, wenn sich etwas in deinem Körper verändert hat, gerade jetzt. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was jetzt bereits passiert ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes wirkt immer noch weiter. Wir machen jetzt die zweite Runde. Das heißt, du wendest dich der anderen Person zu und du weißt ja schon, was sie für ein Wunder braucht. Und dann sprichst du jetzt das Wunder in der anderen Person frei. In Jesu Namen, so wie wir es gerade gemacht haben. Und am Ende werde ich nochmal insgesamt fragen, weil die Herrlichkeit Gottes wirkt auch weiter an der Person, für die als erstes gebetet wurde oder der als erstes gedient wurde. Aber jetzt setzen wir die Herrlichkeit Gottes für die andere Person frei. Vater, in dem Namen Jesus danken wir dir, Herr, dass deine Herrlichkeit diesen ganzen Raum erfüllt, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass es kein Problem und keine Situation gibt, Herr, die zu groß und zu schwer ist für deine Herrlichkeit. Sondern in deiner Herrlichkeit ist die Lösung, ja, in deiner Herrlichkeit ist die Auflösung. Und so sagen wir jetzt und wir befehlen jetzt in dem Namen Jesu Christi, alles, was nicht in Körper oder Seelen oder Leben hineingehört, löst sich jetzt auf, verschwindet jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wir befehlen jetzt in dem Namen Jesu Christi, jedem Körperteil in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, Augen in die Ordnung Gottes zu kommen, Ohren in die Ordnung Gottes zu kommen, Wirbelsäulen in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, Kiefergelenken in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir sagen, Seelen, seid frei und los in dem Namen Jesus von jeder Angst, von jedem Trauma. Oh, frei und los in Jesu Namen. Wir sagen Durchbruch. Wir setzen Durchbruch frei in jeder Situation, wo du Durchbruch brauchst. Wir setzen Durchbruch frei in den Situationen am Arbeitsplatz. Wir setzen Durchbruch frei in den Situationen finanziell, familiär, in jeglicher Hinsicht, beziehungsmäßig. Danke Vater, du bist der Herr der Durchbrecher, du bist Baal Perazim, Herr. Deine Herrlichkeit geht vor uns her. Gib den Befehl, lass die Herrlichkeit Gottes rein. Und dann denke eine halbe Minute nichts, sondern lass einfach die Herrlichkeit Gottes wirken. Lass einfach die Herrlichkeit Gottes wirken. Danke Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich glaube, dass nochmal eine Metallauflösung im Raum gerade jetzt passiert ist. In Jesu Namen. Du solltest es testen, du solltest es checken, du solltest es fühlen. In Jesu Namen. Ich glaube auch, dass jemand feststellen wird, dass er besser hört jetzt. In Jesu Namen. Bei jemand ist es so, dass sie grauer starr und du hast einen Schleier vor den Augen. Du solltest einfach ins Licht schauen, um zu checken, was mit dem Schleier ist. Dass er weg ist, in Jesu Namen. Danke, Vater, ein Kniegelenk ist auch geheilt worden, Meniskusriss, in Jesu Namen geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in der Herrlichkeit Gottes. Halte jetzt Ausschau. Jetzt nicht mehr lang beten, nicht mehr lang beten. Es geht nicht um die Länge deiner Gebete. Es geht nicht um irgendeine seelische Kraft, die du investierst, sondern es geht um deine Entschiedenheit und deine Klarheit im Sprechen, in Jesu Namen. Lass die Kraft, lass die Herrlichkeit wirken in Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt beginn etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Beginn etwas zu bewegen, was du vorher nicht bewegen konntest. Beginne zu schauen, zu sehen, wo du vorher vielleicht einen Schleier hattest. Beginne an deinem Ohr zu schnackeln, wo vielleicht vorher schlechter war als das andere oder wo du gar nichts gehört hast. Ja, vielleicht musst du kurz rausgehen, um zu checken, ob der Tinnitus weg ist. Vielleicht musst du auf Toilette gehen, um zu schauen, ob der Knoten in deiner Brust weg ist. Einfach tu etwas, um Ausschau zu halten nach deinem Wunder jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt ist dieser Moment. Auch wenn in der ersten Runde für dich gebetet wurde und dir gedient wurde und es ist vielleicht ein bisschen besser geworden, dann einfach halt jetzt nochmal neu Ausschau, weil die Herrlichkeit Gottes wirkt weiter. Geh nochmal weiter rein. Gott ist weiter am Wirken, Gott ist weiter am Handeln. Halleluja. Wenn es nichts gibt, was du testen kannst, dann springt einfach mal ein paar Mal zusammen, fünfmal auf und ab und sagt, danke Jesus für dein Wunder. Halleluja, wir ergreifen das, wir ergreifen dein Wunder. Danke Jesus, Halleluja. Und dann lass uns mal Jesus nochmal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus. Halleluja, Halleluja. Und jetzt passt ganz gut auf. Hört mir gut zu. Ich möchte jetzt einfach sehen, wer von euch hat diese Sicherheit, entweder durch einen körperlichen Check, den du gemacht hast, oder aber einfach auch durch eine Gewissheit, die Gott dir in deinem Herzen gegeben hat in Bezug auf eine bestimmte Situation. Du hast diese Gewissheit, dass du dein Wunder empfangen hast. Wink einfach mal mit beiden Händen. Halleluja. Wow, kann ich nicht zählen. Halleluja. Preis den Herrn. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, Jesus, auch auf der Empore so viele. Halleluja. Danke, Jesus. Über Livestream, wenn du über Livestream zuschaust, wink mal mit den Händen. Halleluja. Und dann schick uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net und erzähl uns, was passiert ist, wenn du über Livestream zuschaust. Wenn du live hier vor Ort bist und da ist etwas, was du jetzt spürbar, physisch oder auch, wo du wirklich ganz klar eine Befreiung in deiner Seele erlebt hast, aber etwas, was du jetzt nachvollziehbar bezeugen kannst, komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Erzähl einfach, was passiert ist. Jeder, einfach alle gleichzeitig. Kommt einfach alle gleichzeitig vor, bildet einfach eine Schlange und jeder erzählt einfach, was passiert ist. Okay? Kommt einfach hier zu meiner Rechten und zu meiner Linken, auch wenn du auf der Empore bist und du hast was erlebt, komm einfach runter von der Empore und erzähl einfach was. Komm nach vorne, ja, komm nach vorne. Jeder, der was erlebt hat, komm nach vorne, stellt euch hier auf, da zu Rechten, zu Linken, genau. Jeder, der was erlebt hat, kommt einfach ganz schnell nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt einfach nach vorne, während ich anfange hier und ich frage und frage, was hat Jesus für dich getan? Für dich Schulterhacker. Was ist passiert? Da waren eine Sehne ganz gerissen und ja, der andere angerissen. Ja. Und was war deswegen? Ich durch einen Sturz, ja, und konnte ganz schwer den Arm bewegen, ja, vor allen Dingen nach oben. Und ja, und jetzt? Ja, ich kann ihn bewegen. Ist auf jeden Fall besser. Ist deutlich besser, ja, geworden. Das konntest du so vorher nicht machen. Halt. Unter Beschwerden. Unter Schmerzen. Und das ist jetzt weg. Ja. Halleluja. Danke, ja, Jesus. Danke, Jesus, dass du diesen Arm vollständig wiederherstellst in dem Namen Jesus. Und wir danken dir für das, was bereits sichtbar geworden ist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, was bei dir passiert. Ihr könnt ruhig näher kommen. Halleluja. Ja, was ist bei dir passiert? Seit einiger Zeit wie so ein Stecher, wenn ich längere, mhm, Zeit stand, so am Hallux. Mhm. Und es ist jetzt komplett wieder verschwunden. Halleluja. Das, ja, heißt, du hattest ein, also, Stechen an der Seite Schmerze, vom Fuß, ja, oder wie? Ja, so leichte Schmerzen waren das, mhm, wie so Stecher. Mhm. Okay, und ist jetzt weg. Wie, ja, lange hattest du es? Einige Zeit. Also nicht zu lang, aber zu lang schon. Amen. Amen. Jetzt ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Nächste, komm nach vorne. Seit 9 Wochen habe ich rechts einen eingerissenen Meniskus mit, ja, mit kaum Besserung, also immer noch Schwellung und, mhm, das Knie schwimmt hin und her. Mhm. Und links ist auch nicht ganz in Ordnung. Und ich bin auch gar nicht runtergekommen mit Knien. Und obwohl ich jetzt hier eine Bandage trage, also ich kann... Wow! Wow. Yes. Danke, Jesus! Amen! Halleluja! Danke, Jesus! Was ist bei dir passiert? Hallo, ich habe seit ungefähr 6 Wochen, konnte ich meinen Arm nicht mehr richtig bewegen und ich bin Handwerker und da auf dem, okay, Kopf arbeiten. Ja, was war der Grund? War irgendwas eingeklemmt, oder? Nee, ich habe einfach zu Jesus gesagt, ich habe keinen Bock zum Arzt zu gehen, weil der kann mir so nicht helfen. Naja, manche Ärzte können auch was. Ja, schon, aber Jesus kann es besser. Ja, ja, und und jetzt haben wir halt gebetet und... Wow. Ich kann den Arm wieder wirklich komplett bewegen. Hier hinten mag ich noch so 5%. Okay. So, wenn ich ganz hoch gehe, dann... Okay, dann, wow, das sieht auch schon ganz gut aus. Gehen wir mal, ja, zurück. In Jesu Namen danke ich dir, Vater, für 100%. Amen. In Jesu Namen. Amen. Super. Eierlos. Halleluja. Okay, geh nochmal nach hinten. Wie ist jetzt? Jetzt ist weg. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, jetzt, Amen, geht's, danke. Wow, jetzt kommt sie ganz hoch. Ja, Halleluja. Super. Preist den Herrn. Sehr gut. Was ist bei dir passiert? Vor 2 Jahren habe ich ein künstliches Kniegelenk gedrückt. Ja. Und es war jetzt über Wochen und Monate geschwollen und blockiert. Ja. Und jetzt kann ich es, Moment mal, ich muss mich ein wenig heben, so, jetzt kann ich es so hoch tun. Aha, das heißt, du konntest es nicht beugen? Ja, genau. Okay. Und ist die Schwellung weg? Muss ich mal testen. Ist es noch ein Unterschied zum anderen? Ja, die ist weg. Ha? Die ist weg. Die ist weg, Halleluja. Preis den Herrn, das heißt, die Schwellung ist weg und du kannst es wieder bewegen. Genau, aber ich hätte gerne ein fleischliches Knie. Dass das künstliche Kniegelenk sich verwandelt in Knochensubstanz. Wie kannst, nein, du das testen? Kannst du das fühlen, das künstliche? Ja. Das kannst du fühlen? Ja, genau. Wenn du jetzt mal, fühl mal. Kannst du es fühlen? Ja, ja, ich kann das fühlen. Das kannst du fühlen? Ich fühle das innen drin. Okay, das fühlst du innen drin. Pass auf, ne? Beten wir jetzt in Jesu Namen. Vater, in dem Namen Jesu Christi, danke ich dir, dass du im Himmel die beste Ersatz, das beste Ersatzteil hast, besser als das ärztliche Ersatzteil, ein Ersatzteil, das sie keine Einschränkungen mehr fühlen lässt, ein Ersatzteil, wo nichts mehr spürbar ist, weil sie irgendwie ihr Probleme macht, in dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Beweg's mal, ja? Ja, beweg's mal. Wie ist es denn jetzt? Fühlt sich? Nur noch ein wenig blockiert. Ist noch ein bisschen blockiert? Spürst du eine Veränderung? Hat sich was verändert? Ist leichter. Halleluja. Okay, gehen wir nochmal drauf. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Jede Blockade jetzt in diesem Knie löst sich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Ja, ist die Herrlichkeit Gottes, nicht unser Glaube, ist die Herrlichkeit Gottes. Danke, Jesus. Halleluja. Bewegt. Wie ist es jetzt? Das spürst du noch, okay. Okay, dann. Aber du kannst es jetzt wieder freier bewegen. Ja, ja, genau. Das heißt, du hast jetzt, du hast diese Blockade, hast du nicht mehr? Nein. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Glory. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Mir war heute wichtig, Beziehungen. Von klein auf hatte ich Probleme. Und diese Beziehungen möchte Gott lösen. Und ich weiß nicht nur, ich glaube nicht nur, ich vertraue ihm, ich weiß, dass er dies jetzt gemacht hat, angefangen hat. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn du denkst, Gott liebt dich nicht, er liebt die volle Kanne. Wenn du denkst, nur dein Nachbar, dann liegst du falsch. Er meint, es wär's dich. Er meint mich. Halleluja. Weißt du, ne? So, danke dir, Vater im Himmel. Ich danke, dass ich hier stehen darf. In all meiner Schwachheit, in dieser Geduld, in dieser Liebe, die du mir gegeben hast. Halleluja. Ich danke dir, dass du, was du angefangen hast, vollenden wirst. Amen. Dein Wille geschehe. Halleluja. Dein Name geheiligt. Amen. Und dein Reich gebaut. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Komm, lass ihn mal drücken. Halleluja. Amen. Und Gott hat vorher dein Ohr geöffnet, ne? Da. So wie ein Jünger, ja. Hä? Was? So wie ein Jünger das Ohr öffnet. So wie einem Jünger, sagt er. Ah, ja, Amen, genau. Halleluja, preis den Herrn. Okay, was ist bei dir passiert? Ich habe seit einigen Jahren Herzrhythmusstörungen. Und in letzter Zeit wurden die immer öfter. Und diese Woche war es jeden Tag. Oh. Jetzt bin ich heute Morgen hergefahren. Ich bin umgezogen und ja. 50 Kilometer weg. Ja. Und unterwegs war es ganz gut, aber da bin ich reingelaufen und habe gedacht, also... Ja, alles klar, ja. Oh, schlecht. Und jetzt ist der Puls ganz normal. Jetzt ist der Puls ganz normal, Halleluja. Das heißt, du kannst hier selber den Puls fühlen und dann merkst du es, ob die Störung da ist. Ja, ich merke es auch. Sonst hat das Herz immer ganz stark geklopft. Jetzt. Halleluja, Amen. Und wir glauben, dass es so bleibt in Jesu Namen. Amen. Ein neues Herz, 30 Jahre jünger in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Also Gott hat gesagt, dass er will zwischen Mütter und Kinder die Beziehung wiederherstellen. Ja. Und er hat wirklich mir ein Wort gegeben, dass er hat mir alle Sünde meine vergeben, was ich gegen Kinder gemacht habe, während die klein waren, wegen Geburt und sowas. Weil zwei Kinder sind von zu Hause weggegangen. Und Gott hat bestätigt, dass er jetzt alle meine 5 Kinder in seine Bestimmung zurückgeholt hat. Amen. Halleluja. Amen. Große Freude. Amen. Große Freude. Halleluja. So gut. Danke. Halleluja. Amen. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich Was hat Jesus? Komm doch ruhig näher. Ich weiß nicht. Ich hatte eine Netzhautopäne, auch die Linse wurde am rechten Auge neu gemacht. Und nach 3 Wochen ist die Netzhaut nochmal abgegangen, gab es nochmal eine OP. Und habe ich natürlich sehr schlecht gesehen. Jetzt ist es 3 Wochen her und jetzt ist es viel besser. Das heißt, du hattest einen Schleier vor den Augen oder was hattest du? Schleier, undeutlich und auch kleiner wie im anderen Auge. Ne? Also, und jetzt hast du praktisch in einer Sekunde erlebt, dass es klarer geworden ist? Oder ein bisschen länger wie eine Sekunde, aber ich sehe jetzt klarer wie vorher. Jetzt siehst du klarer wie vorher. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Amen. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir glauben für vollständige Wiederherstellung. Danke. Amen. Amen. Danke. Danke, Jesus. Okay, was ist bei dir passiert? Also, was vorher war, oder? Was ist passiert jetzt gerade? Ich kann Stimmen besser filtern. Okay, das heißt, du hattest vom Hören her Probleme, oder? Ich hatte eine schwere Gehirnblutung gehabt. Und danach ist der Geist der Epilepsie reingekommen. Er hatte Anfälle gehabt, den haben wir rausgeschmissen. Er ist im EEG unter Flackerlichtprovokation nicht nachweisbar. Ah, okay, seitdem ihr gebetet habt, ist er draußen, der Geist der Epilepsie? Okay. Ja, aber das Problem, also Narbe ist auch verschwunden im EEG, nicht für Operationsnarbe. Amen, stark. Aber der versucht immer, der Geist der Epilepsie versucht immer wieder reinzukommen. Okay. Und auch in der Nacht, also ja, ganz komische Zustände. Okay. Das muss noch weg, also rumschreien und ganz schlimm. Okay. Jedenfalls, genau. Was war das mit den Stimmen? Du hast gesagt, du hast die Stimme nicht richtig filtern können. Das heißt, du hast Probleme gehabt in so einer Gruppe oder wie dann? Ja, genau. Also Konzentrationsschwierigkeiten und Stimmen filtern, also genau. Ja. Und dafür wurde jetzt gebetet. Und jetzt? Und jetzt habe ich den Eindruck, Stimmen, also habe ich gerade nicht mehr wahrgenommen. Also das viele Durcheinander. Das Durcheinander praktisch, was da so war, so vom Hören her ist jetzt weg. Genau. Preis den Herrn. Ja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Möchte noch jemand ein Zeugnis erzählen, was insgesamt während dieses Wochenendes bei ihm passiert ist? Weil ich weiß, auch gestern sind Heilungen passiert. Vielleicht hast du dich auch noch nicht getraut, von heute Morgen zu erzählen. Aber einfach, möchte noch jemand ein Zeugnis erzählen, was einfach auch insgesamt während dieses Wochenendes passiert ist? Dann komm einfach nach vorne und erzähl einfach mal ganz kurz. Okay. Ja. Achso, du hattest gerade schon erzählt. Achso, das ist nochmal was von gestern, oder? Ja, okay, also dann komm nochmal. Halleluja. Dass sich nicht so früh jemand gemeldet hat, wurde so schnell. Und mir das eine eingefallen ist, seit wie die Füchse, schlau wie die Füchse. Ja. Wunder für mich ist, heute hier sein zu dürfen. Ja. Ist nicht selbstverständlich, denn gestern habe ich sie bei YouTube gehört und es war so stark, Gottes Gegenwart war so präsent da bei mir zu Hause. Ja. Stark. Ich weiß, hier zu sein, ist noch besser. Ja. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Sehr gut. Okay, komm her. Was ist passiert? Ich hatte vor mehreren Monaten für eine längere Zeit am linken Fuß immer so hinten beim Hallux und ich weiß gar nicht so genau, was das war, aber es tat wochenlang weh bei allen Schuhen, die ich getragen habe und wir haben immer wieder gebetet und ich hatte immer wieder Schwierigkeiten. Und jetzt war es weg und vor einer Woche habe ich den Fuß überdehnt. Und jetzt hat es wieder jeden Tag wehgetan und ich habe versucht, dagegen anzugehen. Es hat sich jetzt heute Morgen auch angefühlt, wie wenn es ein bisschen entzündet ist. Und während du gepredigt hast darüber, dass wir uns vorstellen sollen, wie das alles am Kreuz bei Jesus ist, habe ich die Hand da drauf und dieser Gefühl von entzündlicher Schmerz war weg. Halleluja, preis den Herrn, Amen, danke Jesus. Er war, glaube ich, zuerst, genau. Ja, komm ruhig nach vorne, wenn du was erzählen möchtest, kannst du ganz ruhig erwarten. Ja. Was ist bei dir passiert? Also ich wurde seit Kindheit immer abgelehnt, erniedrigt, gedemütigt, verspottet, verwöhnt. Und auch wenn ich in Gemeinden ging, ich konnte zum Teil in Gemeinden gehen, da haben mich Pastoren getreten wie eine Schabe am Boden und hatten richtig Freude daran, mich fertig zu machen, sind mit Begeisterung, wie sie mich fertig machen konnten, davon. Und ich ging mit Furcht in Gemeinde, also war keine Freiheit. Und ich habe jetzt einfach gesagt, bitte heil mich von allem, was da hinter mich geblieben ist. Wow. Und ich will das annehmen, weil ich habe eine Berufung für Brasilien und meine Frau ist vor einem Jahr gestorben, weil sie diese Berufung für mich nicht anerkennen wollte. Hat sie rausgenommen und ich wusste, dass ich jetzt gehen soll. Nächstes Jahr werde ich gehen, im Dezember. Und ich habe gesagt, jetzt muss noch Freiheit, es muss einfach noch viel geschehen. Und das ist jetzt passiert? Ja, ich bin jetzt zum ersten Mal hier, oder? Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, aber ich glaube, Gott ist am Wirken, mich da jetzt wirklich freizusetzen und mir das zu geben, was ich brauche. Halleluja. Amen. Preis den Herrn, so stark. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Also ich war gestern im AV-Studio oben und ich bin ja öfters im himmlischen Raum unterwegs, aber gestern hat Jesus mich mit seinen Augen angeschaut, voller Leidenschaft und Liebe. Hm. Und durch die Challenge bin ich noch an dieser Liebe dran geblieben. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich noch mehr berührt hat und frei gemacht hat. Und von Minderwertigkeit und Ablehnung und obwohl es alles schon weg war, aber gestern da war oben so eine Salbung und so ein Mantel neuer Liebe. Und ich habe gedacht, ich gehe nicht über diese Challenge. Hm. Ich will nicht so schnell weitergehen, sondern will es tief sacken lassen, damit ich es anderen noch viel, viel mehr weitergeben kann. Hm. Und gestern war diese Gegenwart auch durch Astrid Zeugnis auch so massiv stark. Halleluja. Amen. Berührt von der Liebe des Vaters. Was ist bei dir passiert? Übrigens ist die Sabrina da, also nicht die Sabrina. Genau, du könntest dein Zeugnis auch noch erzählen. Das ist zwar nicht jetzt speziell an diesem Wochenende, aber das hat glaube ich, noch kaum jemand gehört. Wir haben es letzten Dienstag gehört in einem kleinen Kreis. Ah, du bist da oben. Ah ja, okay. Genau, also so lange kann Elke erzählen. Ja? Also mir ist Jesus ganz oft begegnet während dem Wochenende. Ja. Und mein größter Wunsch war, Jesus seine Augen zu sehen. Hm. Und du hast mal für mich betet. Und da habe ich schon ein bisschen was gesehen, diese Sanftmut. Und ich habe es jetzt im Lobpreis, hat Gott vorher schon zu mir gesagt, ich soll da hinstehen, wo er mich hinführt. Und dann bin ich relativ vorne gewesen. Und auf einmal war so eine Freude da und du hast so getanzt. Und ich habe oft Auge zu, aber in dem Moment hat er mir das geschenkt, dass ich aufmachen durfte. Und habe ich dein Strahlen gesehen. Und das, ich habe wirklich gewusst, ich strahle vom Vater. Und dann kam so wie so ein kleiner Angriff und dann habe ich aber Pastor Nerina da vorne gesehen und dann kam aus ihren Augen Licht und ganz stark, aber auch das Strahlen und dann wurde wieder gedient und ich stand wieder hier, dann habe ich die Augen hier vom Terry gesehen, er hat nicht mir gedient, aber ich stand hier, es war wirklich vom Heiligen Geist und dann hat er mich auch so angestrahlt und dann habe ich gewusst, das ist das Strahlen von Jesus und das ist wirklich mein Herz, ich will das wirklich sehen. Dann wurde mir ja ganz viel gedient, ganz, ganz viel und ja, auch die Svetlana, dann hat die zu mir gesagt, und du darfst es sehen, was wie der Vater, oder du darfst das sehen, was Gott mir zeigt, so war's. Ja. Und dann kam auf einmal, dann war wieder Lobpreis hier, ich hoffe, Heiliger Geist, bitte helf mir. Dann kam wieder Lobpreis und dann kam wieder eine Heilungsdienerin. Du hast gesagt, man darf auch mehrmals für sich dienen lassen und dann bin ich wieder vor. Und dann kam wieder eine Heilungsdienerin und dann war Freude. Und dann hat die mich genommen und einfach haben wir hier getanzt. Und dann habe ich gewusst, der Vater will mir jetzt zeigen, dass wir Freude, dass wir zusammen tanzen. Ja. Und dann stand ich wieder hier, dann kam die Astrid so und sagt, und wirklich mit Kraft und sagt, Elke, du bist eine starke Frau Gottes. Ja. Also alles von Gott. Das war so stark. Halleluja. Preist du dann also so mehrfach stark berührt worden von der Liebe ganz, Gottes. Ja, ganz, ganz stark. Und dann, Moment, darf ich noch was sagen? Darf ich noch was sagen? Tari, du hast gepredigt über die Gerechtigkeit Gottes und ich habe angefangen, der Michael hat doch am Donnerstag, also ist alles im Fluss, am Donnerstag gesagt, er liebt die Bücher vom Canyon, dann ist mir eingefallen, Gerechtigkeit Gottes, das brauche ich unbedingt. Dann habe ich das Buch hergeholt und habe angefangen zu lesen. Ach, das muss ich auch noch hier. Und auf jeden Fall, das ist aber Wunder. Ja, du hast die Hände voll mit Öl und mit Glitzer. Ja. Soweit bin ich doch gar nicht gekommen. Auf jeden Fall, die Gerechtigkeit Gottes. Hast du gepredigt? Ich glaube, du bist ziemlich ganz arg. Ziemlich gefüllt. Ja. Und hier, pass auf, dann hast doch du gesagt, wir sollen unsere Hände gestrecken, Gott will uns füllen. Ja. Und dann ist mir Jesus begegnet. Ja, weißt du. Dann ist mir Jesus, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört. Ja. Und dann sagt er, Elke, darf ich meine Hände in deine Hände legen? Wow. Und seitdem hast du das Öl und den Goldglitzer. Und dann kam das. Dass Halleluja. Ich das hier hatte. Preis den und es kommt jetzt immer, und das war halt morgen auch, Elke, darf ich meine Hände in deine legen? Wow, und das ist stark. Und da kann Halleluja. Ich kaum reden, das ist echt. Wow. Oh, gib ihr mehr, Herr. Gib ihr einfach mehr, Herr. Puh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Das ist Sabrina. Du wolltest auch noch ein Zeugnis erzählen? Von dem, was jetzt am Wochenende, pass auf, da darfst du zuerst kurz erzählen. Und der Rolf, du wolltest auch noch Zeugnis erzählen? Okay, gut. Also die, ihr zwei noch und dann Sabrina und dann machen wir Schluss. Okay. Also ich hatte auch argen seelischen Schmerz. Ich habe es gar nicht gewusst, dass es jetzt so krass ist, aber als sie meine Freundin dann angefangen haben zu beten und ich habe Pfeile gesehen in meinem Herzen und ich habe gemerkt, dass ganz viel seelischer Schmerz drauf, ganz viele Minderwertigkeit und wo du da drüber auch gepredigt hast, genau. Und das ist so stark rausgekommen, ich habe eigentlich nur geschrien und geweint. Ich wusste gar nicht, was alles aus meiner Seele herauskommen kann. Wow. Aber es ist ganz viel, Gott hat mich so stark angerührt. Ich hab richtig gezittert, ich habe richtig seine Gegenwart gespürt und ja, Gott heilt mein Herz. Amen. Amen, Halleluja. Amen, danke Jesus. Okay, Rolf. Ich freue mich einfach ganz fest, was Gott hier am Wirken ist und dieses Aufbrechen, der Aufbruch, diese Herrlichkeit in eine neue Dimension immer wieder. Dieses Wochenende merke ich das ganz stark, dass einfach Gott die Berufung, die Bestimmung von uns allen in dieser Sohnschaft so stark macht und freisetzt, auch dass viel mehr noch am Kommen ist, als dass wir schon reingestanden sind. Du hast gestern gesagt, das ist die beste Gemeinde der Welt und das ist wahr. Das war nur ein Scherz. Das ist wahr. Ich meine es natürlich so, aber das für mich ist es die beste Gemeinde. Ja, eben. Für mich auch. Und Halleluja. Und für mich ist es diese auch, weil wir die beste Leiterschaft und Vorsteherschaft haben der Welt im Namen Jesu. Amen. Danke dir. Halleluja. Okay, Sabrina. Ich weiß nicht, wie viele sich an Sabrina erinnern. Wann warst du das erste Mal hier im Gottesdienst? Das erste Mal hier im Gottesdienst war ich im Juli. Das war das Wochenende, auch zum Thema Heilung, wo ich dann hierher gebracht werden konnte. Und da bist du im Rollstuhl gekommen. Da war ich im Rollstuhl, genau. Das Ganze begann an Ostern, nach dem Osterfrühstück, nach der Osternacht, die ich mit der Jugend gestaltet habe und umgesetzt hatte noch. Das durfte ich noch umsetzen. Dann hat mein Herz nicht mehr geschlagen. Keiner wusste, warum. Das war dann irgendwann unter 13%. Dann ging es ums Kunstherz. Dahin hatte ich Wassereinlagerungen, 11,75. Das ist die oberste Grenze, die es gibt in einem Körper. Mehr geht nicht. Dann durfte ich das auch alles miterleben. Ich bin immer im Glauben geblieben. Ich hatte nie Angst. Ich bin immer im Gebet geblieben. Ich hatte plötzlich über 100 Leute, wie sich jetzt rausgestellt hat, fast 200, die für mich gebetet haben in allen unterschiedlichsten Kulturen. Halleluja. Das ist ziemlich faszinierend. Und wie kam das, dass du im Rollstuhl saßt dann? Durch das Herz. Wenn das Herz nichts mehr tut, ich war komplett verfärbt. Lila, verfärbt ist der Körper dann und man kann nichts mehr. Ich hatte noch so Oberärmchen. Es ging gar nichts mehr. Man bringt sich alles wieder selber. Hier im Gottesdienst? Hier habt ihr durch das Heilungswochenende, weil ich hierher komme und man mich hierher bracht, durfte der Tumor oder wurde kurz vorher der Tumor festgestellt in der Nebenniere. Das kam noch dazu, da wurde ein Tumor festgestellt. Das kam noch dazu, dass die Ursache der Tumor ist in der Nebenniere. Ach, das war die Ursache von dem Herzproblem, genau, war der Tumor. Vom Herzproblem, also so bin ich das dann angegangen im Glauben. Genau, und ihr habt es dann geschafft, den Tumor so viel zu verkleinern von 2,9. Wir haben es nicht geschafft, aber der Herr hat es geschafft. Herr, durch eure Hände oder durch eure Möglichkeit, durch euren Raum, der gegeben worden ist, weil sonst hätte es niemand geschafft, auf 2,7 zu verkleinern. Und damit war die OP in Würzburg machbar. Würzburg, sonst hätten wir es gar nicht mehr operieren können. Genau, sonst wäre gar nichts mehr gegangen. Und damit war dann klar, dass es komplett heilbar ist, dass eben eine Wiederherstellung möglich ist. Und dann ging Schritt für Schritt weiter. Genau. Das und letzte Mal dann kam es, am Rollator hierher. Nach Würzburg kam ich vom Rollator hierher. Da haben mich, glaube ich, schon einige, also mir haben einige auch gestern angesprochen, was mir selber so gar nicht bewusst war, weil es mir eben dann nicht besonders gut ging. Ja, man erkennt dich gar nicht wieder, wenn du so da stehst, weil ich erinnere mich, wie du da kamst. Das sah, glaube ich, etwas anders aus, als ich erlebe, dass die Leute mir jetzt eben die Rückmeldung geben, ich bin wieder die Alte oder man erkennt mich wieder als Sabrina. Genau. Halleluja, das ist wirklich ein starkes Wunder, was Gott getan hat. Dann durfte ich vom Rollator hier wegkommen. Das war dann hier auch im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Das war im Wundergottesdienst, und natürlich durch viel Gebet natürlich. Das auch in den Intensivabenden habe ich teilgenommen, online habe ich überall teilgenommen. Mir wurde im Krankenhaus wurde die Predigt unterbrochen. Das werde ich mein Leben, glaube ich, auch nie vergessen. Dein Wort war, ich habe den Leitfaden verloren, aber ich bete jetzt für die junge Dame, die im Krankenhaus liegt und die es jetzt braucht. Amen. Amen. Und Halleluja. Dann ist die Predigt anders weitergegangen. Amen. Das werde ich nie vergessen. Danken wir Jesus für die Wiederherstellung von Sabrina. Halleluja. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Vielen Dank. Sei gesegnet. Halleluja. Preis den Herrn. Komm, stehen wir nochmal alle auf zusammen. Geben wir Jesus nochmal einen kräftigen Dankesapplaus, Herr. Wir danken dir. Oh, wir danken dir, Herr, für alle deine Wunder, Herr. Wir danken dir für dein Wirken. Wir danken dir, Herr, dass wir Söhne der Herrlichkeit sein dürfen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir als Söhne der Herrlichkeit unterwegs sein dürfen. Und dass wir erleben dürfen, was die Auswirkungen deiner Herrlichkeit sind. Und das größte Wunder, das überhaupt passieren kann, ist, wenn ein Mensch, der nicht diese Gewissheit hat, wirklich ein Kind Gottes zu sein, weil von Natur aus sind wir alle nicht Kinder Gottes. Wir sind zwar Geschöpfe Gottes, aber da wir gefallen sind durch den Sündenfall von Adam und Eva, haben wir das alle von Natur aus dabei. Und so sind wir alle nicht Kinder Gottes von Natur aus. Die Bibel sagt, wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, weil wir alle gesündigt haben. Ja? Aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, die in Christus Jesus ist. Das heißt, du kannst in deinem Herzen diese Gewissheit haben, als Sohn Gottes zu leben. Ja, Römer 8, Vers 15 habe ich vorher schon zitiert, heißt es, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, Abba, Vater. Und dann heißt es, im nächsten Vers heißt es, der Geist Gottes selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nicht diese Gewissheit im Herzen, ein Kind Gottes zu sein. Die Sache ist einfach, ganz einfach die. Römer 10, Vers 9 sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist und wenn wir mit unserem Mund ihn als unseren Herrn bekennen, ihn bezeugen, ja, vor den Menschen bezeugen als unseren Herrn, dann werden wir errettet. Das heißt, wir können diese Gewissheit haben, ein Kind Gottes zu sein. Aber du bist vielleicht hier und du hast diese Gewissheit noch nicht. Und der Grund kann der sein, weil du einfach noch nie wirklich bewusst Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast. Weil du noch nie bewusst vor Zeugen auch gesagt hast, Jesus sei du mein Herr. Und wenn du hier bist und das ist bei dir so und du möchtest einfach jetzt hier nach Hause gehen in der Gewissheit und in dem Bewusstsein, jawohl, ich bin ein Kind Gottes und nichts und niemand kann mich mehr von ihm trennen. Ja, dann möchte ich einfach jetzt mit dir und für dich beten. Und ganz schnell, da wo auch immer du bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich jetzt beten kann. Einfach genau, streck deine Hand aus, ich sehe deine Hand, ist noch jemand da. Auch wenn du vielleicht sagst, jawohl, ich habe mal irgendwann mal so ein Gebet gesprochen, aber irgendwie bin ich wieder weggekommen von ihm, Sünde ist dazwischen gekommen. Und jetzt bin ich wieder wie getrennt von Gott und ich muss dahin umkehren, ich muss dahin zurück. Dann darfst du auch mit in dieses Gebet dich reinnehmen lassen. Und wenn du sagst, jawohl, ich brauche das, ich brauche da wirklich jetzt einen Neuanfang in meinem Leben, dann einfach darfst du auch deine Hand ausstrecken, sodass ich sehen kann, weil ich möchte einfach für dich jetzt beten und mit dir beten. Ich sehe hier vorne zwei Hände, ist noch jemand da. Ich schaue auf deine Empore, sehe ich auch eine Hand, ist noch jemand da. Streck einfach deine Hand ganz aus, sodass ich sehen kann. Ja, weil ich möchte mit dir und für dich persönlich beten. Wenn du über Livestream zuschaust, kann ich deine Hand nicht sehen, aber du wirst trotzdem mit hineingenommen jetzt in dieses Gebet und du wirst trotzdem auch dieses Wunder erleben. Gott gibt dir einen Neuanfang, Gott gibt dir eine neue Geburt. Gott lässt dich wirklich, die Bibel sagt, von Neuem geboren werden. Ist noch jemand da, der jetzt sagt, jawohl, ich brauche einen Neuanfang. Ja, da ist eine, vielleicht ist etwas reingekommen, eine Sünde in dein Leben. Du weißt, es trennt dich von Gott und du bist getrennt von ihm, aber du kannst auch sicher sein, wenn du zu ihm kommst, wenn du zu ihm umkehrst, dann wird er treu und gerecht sein und er wird dir die Sünde vergeben und er wird dich neu machen. Ist da jemand, der sagt, jawohl, das brauche ich jetzt noch, dann einfach streck deine Hand aus. Ich lasse jetzt noch eine halbe Minute Zeit, aber jetzt einfach dahin sehe ich noch eine Hand, super. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Ich sehe jetzt insgesamt, glaube ich, vier Hände, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau, auf der Empore auch. Ja, ich möchte jetzt einfach für euch alle persönlich beten, die ihre Hand gehoben haben. Und ich möchte euch einfach bitten, wenn du deine Hand gehoben hast, vielleicht habe ich deine Hand auch nicht gesehen, aber wenn du deine Hand gehoben hast oder du spürst einfach, jawohl, ich sollte in dieses Gebet mit hineingenommen werden, dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne zu mir und dann wollen wir hier zusammen beten und ich möchte mit dir beten und ich möchte für dich beten. Kommt einfach ganz schnell nach vorne, auch da hinten, wo jemand war, auf der Empore, komm einfach ganz schnell nach unten, dass wir hier zusammen beten. Komm, herzlich willkommen, kommt ruhig hier rüber. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hupsa. Halleluja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Einmal von der Empore, komm einfach runter von der Empore, dann beten wir gleich zusammen. Wie heißt du? Klaus. Klaus, und du bist die Deborah und du bist? Romana. Halleluja. Preist den Herrn. Da war noch jemand auf der Empore. Wir warten noch kurz, bis die Person unten ist. Wenn du hier bist vor Ort und du sagst, jawohl, das ist auch für mich, dann komm einfach noch dazu. Selbst wenn du deine Hand nicht gehoben hast, ich bete einfach mit für dich. Okay, da kommt jemand von der Empore runter, genau. Und dann beten wir gleich zusammen. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann nehmen wir dich mit rein, einfach in dieses Gebet. Und ich möchte einfach, dass du dann danach, aber wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast und sagst, jawohl, das habe ich zum ersten Mal gebetet, dann möchte ich einfach, dass du danach uns eine E-Mail schreibst unter wunder@glorylife.net. Herzlich willkommen, komm her. Halleluja. Preist den Herrn. So wunderbar. Halleluja. Dann lass uns jetzt Folgendes tun für alle, die hier vorne sind, aber auch hier im Raum. Schließen wir einfach mal alle unsere Augen. Und ganz wichtig ist, weil das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Und deswegen möchte ich einfach jetzt euch ein Gebet laut vorsprechen. Und ihr sprecht es einfach laut nach als erstes. Und dann werde ich euch persönlich die Hand auflegen und für euch beten und dieses neue Leben, Vergebung, Neuanfang in euch freisetzen. Okay? Also schließt deine Augen. Jeder auch im Raum, der sonst noch mit nachsprechen möchte zur Unterstützung, sprich einfach nach und sag, Vater, in dem Namen Jesus, danke ich dir, dass du Jesus Christus gesandt hast als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich war ein Sünder, aber du, Jesus, bist für mich zur Sünde geworden am Kreuz von Golgatha, damit ich auferstehen kann zu einem neuen Leben in dir. Herr Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich gesündigt habe. Ich löse mich von meinem alten Leben. Ich lasse es hinter mir und ich empfange jetzt dein neues Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt setze ich über euch die Kraft des Heiligen Geistes frei. Ihr, die ja am Platz seid, ihr könnt einfach die Hand ausstrecken zu ihnen nach vorne, auch hier von der Empore. Ihr könnt die Hand unten lassen, ich bete einfach für euch. Die anderen können die Hand ausstrecken zum Segen einfach. In dem Namen Jesu Christi. Danke ich dir, Vater, dass durch das Blut Jesu Christi ihr vergeben ist. Ich danke dir, Vater, dass du sie angenommen hast als deine geliebte Tochter, dass sie erlöst ist, dass sie jetzt zu dir gehört. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von dir und von deiner Liebe. Heiliger Geist, komm auf sie, erfüll sie, und gib ihr die Gewissheit, das Zeugnis in ihrem Herzen, dass sie ein Kind Gottes ist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich spreche dir es zu. Nicht auf der Basis deines Gefühls, sondern auf der Basis des Wortes Gottes. Du hast bekannt und deswegen bist du geworden und bist eine Tochter Gottes geworden. Und nichts und niemand kann dir das mehr streitig machen, denn er ist anhänglicher als ein Bruder. Er lässt dich nicht los. Halleluja. Er ist mit dir und er ist bei dir. Und er liebt deine Seele. Hörst du, der Vater liebt deine Seele. Ich empfinde, dass du manchmal wie deine eigene Seele gehasst hast und gesagt hast, warum ist das so kompliziert, warum ist das so, wie es ist. Aber der Vater sagt, er liebt deine Seele. Er liebt deine Seele. Er liebt deine Seele. Du gefällst ihm. Er hat dich gemacht und er kennt jede Verwinkelung und Verästelung deiner Seele. Gerade jetzt füllt er diese Verwinkelungen und Verästelungen mit seiner Liebe. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für dein Werk, Herr. Danke. Dein geliebter Sohn Du hast ihn zu dir gezogen, einfach aus Liebe, mit Seilen der Liebe. Und ich danke dir, Herr, dass er jetzt in dieser Zeit des Neuanfangs von der Kraft des Heiligen Geistes begleitet wird, dass du ihn hineinführst in ein weites Land, Herr. Dass du ihn hineinführst in ein neues Land, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass sein Leben nicht mehr das gleiche sein wird, Herr. Weil du ihn jetzt führst und du hast die Dinge bereits vorbereitet für ihn, dass er nur noch Schritt für Schritt für Schritt für Schritt darin gehen muss. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, du hast sie bei ihrem Namen gerufen. Ramona war dein Name, oder? Claudia, sorry. Ramona warst du, Herr. Claudia sagte, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und nichts und niemand kann dich mehr aus meiner Hand reißen. Deswegen sagt er dir auch, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich halte dich, ja? Ich halte dich mit meiner rechten Hand. Gib mir mal deine rechte Hand. Ja. Und als Zeichen einfach nehme ich deine Hand, dass er deine Hand ergriffen hat und er führt dich sicher. Du hast seine Hand ergriffen, er hat deine Hand ergriffen. Und jetzt geht ihr gemeinsam Schritt für Schritt für Schritt durch dieses Leben in Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Oh, danke, Vater. Hinter euch sind noch ganz liebe Freunde von mir, die noch bereit sind, noch weiter auch für euch persönlich zu beten. Und deswegen kannst du gerne einfach dich umdrehen. Hier ist der Dieter hinter dir. Hier ist Ramona ist hier, genau. Okay, und wenn ihr mögt, einfach geht einfach noch mit ihnen rüber in den Gebetsraum und da bekommt ihr dann einfach noch persönliches Gebet. Halleluja. Geben wir ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Und ihr, die über Livestream zuschaut, wenn du diese Entscheidung auch getroffen hast, dann schick uns einfach eine E-Mail, sag uns Bescheid. Schick uns eine E-Mail und wir wollen uns einfach mit dir verbinden und wollen dir einfach auch das Geschenk, das sie bekommen, wollen wir dir einfach auch zuschicken. Also nutzt die Gelegenheit. Preist den Herrn. Weißt du, wir leben in dieser Zeit der offenbar werdenden Söhne. Mehr und mehr Söhne der Herrlichkeit werden offenbar. Halleluja. Sag mal, ich bin ein offenbar werdender Sohn der Herrlichkeit. Halleluja. Also Jesus ist unser Prototyp. So musst du es sehen. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Das heißt, jetzt kommen viele Jesusmänner und Jesusfrauen hervor. Und darum geht's, weißt du, darum geht's an diesem Wochenende. Darum geht's übrigens auch in unserer Glory Life Schule, möchte ich dir nochmal empfehlen, weil während diesem Wochenende haben wir diesen Rabatt. Du kannst die Schule dich anmelden und du bekommst keine Anmeldegebühr belastet, sondern du kannst dich ohne Anmeldegebühr anmelden. 40 Euro sparst du als Einzelperson, 60 Euro als Ehepaar. Und dann kostet es 30 Euro im Monat. Einfach bist du dabei, wirst du trainiert, wirst du inspiriert. Wir haben jetzt um die 680 Schüler, glaube ich, in der Glory Life Schule, die jede Woche inspiriert und trainiert werden in dieser Dimension der Herrlichkeit. Du kannst es hier vor Ort live mitmachen oder du kannst es auch online über Livestream oder auch du kannst die Videos dir auch auf unserer Glory Life Schulpage, Schul-Homepage runterladen im Nachhinein und hast dann so Zugang einfach zu dem, was hier passiert. Und du wirst mit hineingenommen, mit trainiert, mit freigesetzt, mit aktiviert einfach in dem, was jetzt passiert. Also das empfehle ich dir, da dabei zu sein. Preis den Herrn. Und jetzt gebe ich dir noch die Möglichkeit, auch ein Teilhaber zu sein an dem, was Gott tut, ein Teilhaber zu sein daran, dass Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Halleluja. Ja, hier ist wirklich ein Trainingszentrum. Ich habe das, ja, früher haben wir immer gesagt, ja, hier ist ein Wunderzentrum, aber ich glaube wirklich, hier ist ein Trainingszentrum, Wunderzentrum auch, aber auch ein Trainingszentrum wirklich für die Söhne der Herrlichkeit, die offenbar werden. Vielen Dank auch allen, die mitgespendet haben und mit auch zinslose Darlehen gegeben haben für unser neues Gebäude, das wir kaufen. Nächsten Mittwoch ist Notartermin, das wir nutzen werden für Unterkünfte, für Bibelschüler, für Mitarbeiter und wo wir auch einen Kindergarten einrichten wollen. Vielen Dank für alle, die sich da zum Teilhaber schon gemacht haben. Du kannst immer noch dafür geben. Ja, weil wir haben es noch nicht ganz 1:1 schon bezahlt. Also wir brauchen keine Bank, aber wir haben zinslose Darlehen. Preist den Herrn. Also wenn du da dich noch beteiligen möchtest, kannst du dich beteiligen. Ansonsten ist es immer, weißt du, der entscheidende Unterschied zwischen einem Konsumenten und einem Teilhaber ist, ein Teilhaber ist einer, der permanent beteiligt ist an dem Segen, der durch einen Dienst oder durch eine Bewegung hervorkommt. Das ist wie im Natürlichen bei einer Firma sozusagen. Du kannst etwas konsumieren, was eine Firma herstellt, dann bist du ein Konsument, zahlst du dafür, kriegst du etwas. Wenn du ein Teilhaber bist, das heißt, wenn du Aktien hast von dieser Firma, dann wirst du permanent am Gewinn beteiligt sozusagen. Und genau das empfehle ich dir, im Reich Gottes nicht nur ein Konsument zu sein, sondern ein Teilhaber zu sein. Und dafür hast du jetzt die Gelegenheit, entweder wenn du hier zu Glory Life gehörst, kannst du natürlich oder gibst du natürlich deinen Zehnten hier bei Glory Life in die Gemeinde. Kannst jetzt auch, wenn du es nicht sowieso per Überweisung machst, kannst du es jetzt einfach mit der Verpflichtungserklärung machen, die da unter dem Stuhl liegt. Kannst es ausfüllen, kannst es reinwerfen, kannst es in den nächsten Tagen überweisen. Ansonsten hast du die Möglichkeit, in bar auch hineinzusäen oder überhaupt auch ein Saatkorn zu säen. Wenn du nicht zu Glory Life gehörst, kannst du auch natürlich ein Saatkorn säen und bist damit auch ein Teilhaber. So, also tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Frag einfach den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich tun soll? Und das, was er dir zeigt, das tust du. Sei ihm da einfach gehorsam. In aller Freiheit, niemand kontrolliert dich, niemand schaut irgendwas. Du bist völlig frei. Aber tu das, was er dir zeigt. Wie gesagt, hier vor Ort zwei Möglichkeiten, in bar oder mit der Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl. Wenn du zuschaust über Livestream, dann werden dir die Infos da auch eingeblendet. Du kannst entweder per Überweisung geben mit der IBAN oder du kannst per PayPal geben oder du kannst mit der Kreditkarte auf unsere Homepage gehen und dort die Daten eingeben und dann dort geben. Okay? Also, jetzt hast du die Möglichkeit, lass uns die Eimer durchgeben und dann tust du, was er dir gezeigt hat. Amen.